aber das ist natürlich alles hin und erfordert einen langen Kampf, den wir auch führen werden. Warum haben eigentlich Süchtige oftmals Probleme mit Methadon? Wirkt das irgendwie anders als der Ich-Stoff? Ja, das wirkt total anders. Also erstmal, also für einen Nicht-Süchtigen knallt das natürlich auch. Das ist nicht auch gefährlich. Aber für Süchtigen lindert das halt Bezugs- und Nebenwirkungen sind aber schlimmer. Also sie kommen damit oft klar, das hält sich ja einfach auf. Also ein Süchtiger, der wirklich Heroin nimmt, der ist halt auch, also ja, der merkt davon auch nicht mehr so viel. Aber die Psyche ist aufgehellt. Und das ist eben bei Methadon nicht der Fall. Es gibt unter Methadon einmal sehr viele Nebenwirkungen und andererseits ist der Methadon vom Suchtpotenzial um vieles stärker als, also das Suchtpotenzial ist um vieles höher als von Heroin. Und wenn Leute aussteigen wollen, ist es für sie extrem schwierig. Die Rückfallquote bei Methadonabhängigen ist ungleich größer, als wenn Leute direkt vom Heroin entziehen und versuchen, clean zu bleiben. Ja, genau. Also der körperliche, der ist sehr schlimmer und auch sehr, der dauert sehr viel länger. Ich glaube, es kommt ja auch dazu, dass eben durch die orale Einnahme von Methadon, wie das heute gängig ist, also es wird geschluckt als Lösung, wirkt es auch ganz anders. Es fehlt halt dieser Kick, den ein Heroinkonsument mit der Spritze bekommt. Und das wiederum verleitet dann sehr viele Leute, die eben so ein Substitut, so einen Ersatzstoff bekommen, dazu immer wieder auch sich Heroin nebenbei noch zu besorgen. Und das ist natürlich dann eigentlich kein besonders erfolgreicher Weg, wenn man davon irgendetwas Abstand nehmen will, ne? Ja, das wäre noch nicht mal schlimm, aber Leute, die Heroin dann nehmen oder Beikonsum haben, fliegen ja sofort raus. Also das hat sich alles sehr verschärft. Also ich habe hier in Hamburg von einer Ärztin gehört, die einen Patienten weiterbehandelt hatte, der Beikonsum hatte. Die hat 15.000 Euro Strafe zahlen müssen. Wovon? Keine Ahnung von. Auf jeden Fall passt sie jetzt halt total auf. Argumentieren dann mal, nein, also Leute jetzt rausschmeißen. Das hört sich ganz, ganz stark an, als würde hier auf die Bedürfnisse von kranken Menschen total gut eingegangen. Ne? Apropos kranke Menschen. Wir haben, wenn jetzt keine Fragen zu diesem Block mehr sind, würde ich gern ein Stückchen weitergehen, denn wir haben ja auch medizinisches Cannabis als Modul im Programm. Haben wir noch Fragen? Eine Anmerkung hätte ich vielleicht noch. Nämlich als 1988, glaube ich, diese Methadonprogramme eingeführt wurden in Deutschland, da war ein wesentliches Argument dafür, dass das politisch durchsetzbar war, nämlich genau das, dass es nicht so knallt wie Heroin. Das war das, was die Politik diesen Substitutionsprogrammen abnötigen wollte. Echtstoffabgabe oder etwas, das Leuten im Grunde wirklich eine handfeste und allumfassende Alternative bietet, sollte nicht sein. Es sollte nur so ein halbes Ding sein. Das war der Anfang der Methadonprogramme. Die Idee war ja die Entzugssymptomatiken, also die negativen Gefühle und die negativen körperlichen Erscheinungen wegzudrücken. Es war nicht die Idee, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Also zu dem, was Andi gesagt hat, wollte ich auch nochmal anmerken. Also durch die Methadon-Programme, also in Hamburg war wirklich auch in der Diskussion Echtstoffvergabe damals. Man war dann nicht mutig genug. Und durch die Methadon-Programme ist Crack eigentlich richtig beliebt geworden. Weil viele Leute, die dann in Methadon waren und denen dann irgendwie psychische Befriedigung fehlte, die haben sich dann Crack geholt. Na super, voll nach hinten losgegangen, ne? Lass uns mal zu einem anderen Thema gehen, was auch was mit Krankheit zu tun hat. Cannabis wird ja auch in bestimmten Situationen als Medikament eingesetzt. Und ich glaube, der André wollte uns was dazu erzählen, wie das aus Sicht eines Betroffenen aussieht. Genau, ich versuche gerade meinen Text zu pausen. Sekunde. Denk dran, dass die Leute, die den Podcast hören, nachher den Text nicht lesen können. Zur Erklärung in die Runde. Der André hat ist nicht so in der Lage, ganz lange Texte zu sprechen. Er ist bei uns in den Sitzungen regelmäßig dabei und bringt da immer wertvolle Dinge ein, aber damit nur ein bisschen Verständnis. Es wird schon gehen. Ich wollte mir nur selbst Stichpunkte machen. So, also MS erstmal wird oft verwechselt. Es ist keine Muskelschwäche, sondern Multiple Sklerose. Und ja, soll ich dazu noch mehr erklären, was MS ist? Multiple Sklerose. Hat jemand da eine Frage dazu aus dem Publikum? Nee, dann gehen wir einfach mal davon aus, dass das jeder weiß. Okay, jetzt muss ich mal selber nach oben scrollen, weil der Text ist ein bisschen lang geworden. Das ist allerdings ein langer Text, jawohl. So, ja, weil ich noch ein paar Punkte noch zufügen wollte. Jetzt ist er wieder gerutscht. Eine Frage, eine Bitte in die Runde. Könntet ihr eben kurz aufhören, in den Chat zu posten, weil ihr schiebt damit dem André immer wieder seinen Text oben raus. Ja, André, bitte, mach mal weiter. Ja, ich mach weiter. Also Vorbild für mich war die Malu Dreyer, die ist Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und hat genau die gleiche Erkrankung wie ich, nämlich primär progredienter MS. Und ja, deswegen bin ich halt in die Piratenpartei immer eingetreten, weil leider passiert nicht sehr viel. Also eigentlich gar nichts, sagen wir mal. Es ist zwar bekannt, dass Cannabis bei MS zum Beispiel hilft, aber wie gesagt, es passiert nichts. Ich habe da mal einen Link zugepostet vom Bundestagsfernsehen, da spricht ein Professor Friedemann Paul heißt er, bei dem bin ich Patient und da habe ich schon öfter mich mit ihm darüber unterhalten und er ist auch der Meinung, dass das sehr hilfreich ist bei MS. Es gibt noch viele andere Krankheiten, wo es auch hilfreich ist, bis ich Tourette-Syndrom fällt mir gerade ein, steht unten im Text. Ich lasse mal die Sprechtaste los. Ja gut, ich habe, im Moment ist es ja schon möglich, Medizinalhanf zu bekommen. Allerdings sind die Hürden für Patienten sehr hoch und man muss dann auch berücksichtigen, das sind schwerkranke Menschen, die überhaupt die Chance erhalten, sich mit Cannabis Linderung zu verschaffen für ihre Leiden. Und für diesen Menschen war das so schwer, hohe Hürden gestellt. Behördlich, die müssen das juristisch durchsetzen, brauchen einen Anwalt, alles Mögliche, dass das nur ganz wenige überhaupt die Erlaubnis erhalten können. Korrekt. Mal eine Zwischenfrage. Das sind doch keine Dosen, die dort benutzt werden als Medikament, die jetzt als Dröhnung geeignet sind, sondern das sind doch ganz, ganz geringe Dosen und die sind trotzdem ungeheuer teuer. Ich habe mal was gehört von zwischen 150 und 500 Euro im Monat, nur für kleinste Dosen Cannabinoide. Woher kommt das, dass das so wahnsinnig teuer ist? Ich meine, da kann man ja allein aus den Kosten schon irgendwie ablesen, dass die Krankenkassen sich total glücklich fühlen werden, wenn da sowas verschrieben wird. Nun, es gibt Sativex und Dronabinol und das sind nur zwei Hersteller, die das machen. Die beliefern im Grunde den europäischen Markt weitestgehend und haben da so eine Art Monopol. Und wie ja auch der André hier in seinem Text geschrieben hat, ist tatsächlich so, dass als die Krankenkassen darauf hinwirken wollten, dass eben zu dritteln den Preis, da hat dann der Hersteller angekündigt, er würde dann die Produktion einstellen und überhaupt nichts mehr tun in diesem Bereich. Wohl 150 Euro immer noch viel Geld sind im Vergleich zum ganz normalen Gras, was für viele Patienten sicher auch völlig sehr gut in Frage käme. Diese Extrakte, diese synthetischen Extrakte, die sind halt einfach über die Hersteller sehr teuer verkauft. Zum anderen muss das auch noch sehr kompliziert aus diesem Nutzhanf synthetisiert werden. Also die haben als Herstellungsmöglichkeit nur diesen Nutzhanf, soweit ich das weiß. Man möge mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Das habe ich auch gehört, ja. Kurze Frage, reden wir jetzt über THC-Bestandteile, also das Drogenmittel, oder reden wir über die ätherischen Öle der Hanfpflanze? Nein, tatsächlich über THC. Das ist eigentlich auch das Ding, also Dirk, Monopol, auf deine Frage hin, es sind tatsächlich Dosen, die schon dröhnen, die Patienten zur Linderung zu sich nehmen. Weil ich Ich glaube, dass im Nutzhanf nur sowas von geringe Mengen drin sind, deswegen frage ich gerade. Ja, das macht ja dann diesen Herstellungsprozess so unglaublich uneffektiv, ne? Und wahrscheinlich auch noch besonders teuer, weil halt die potentere Pflanze für die Produktion rechtlich nicht zugelassen ist, ne? In Sativex ist echter Hanf drin. Nur das Dronabinol beinhaltet synthetisch aus Nutzhanf hergestelltes THC. Dazu muss man wissen, dass so eine normalpotente Pflanze, wie man sie vielleicht im holländischen Coffeeshop bekommt so irgendwas zwischen 6% und 15% THC hat. So ein Nutzhanf-Ding liegt im unter 1%-Bereich, ne? Im Komma-Bereich. Was bezahlst du im Monat, André? Ich habe es im Text geschrieben, das kostet 450 Euro. Zum Glück zahlt sie Krankenkasse. Ist aber auch so ein Punkt, über den ich jetzt in den letzten 2 Jahren sehr unterschiedliche Informationen bekommen habe. Und ich konnte auch nicht rausfinden, was jetzt im Einzelfall den Unterschied ausgemacht hat, warum der eine es auf Kassen als Kassenleistung bekommt, der andere nicht. Kann ich sagen, weil Vitamin B hilft ein bisschen weiter und also ein normaler Hausarzt, der kann das gar nicht verschreiben, weil das sein Budget sprengt. Man muss zu einem Spezialisten gehen. Ich bin in einer MS-Schwerpunktpraxis und nur die können das verschreiben, weil das eben dermaßen teuer ist. Das sprengt dann unser Budgetsystem für die Ärzte, oder? Also so eine MS-Schwerpunktpraxen, die unterliegen nicht der Budgetierung. Ja, das hat uns die letzte Gesundheitsreform von 2009, glaube ich, so mitgebracht, ne? Dass Ärzte dort immer mehr schauen müssen, was sie im Quartal an reinen Mengen verschrieben haben. Ne? Also mich wundert jetzt ein bisschen, ich habe mal nochmal ganz schnell durchgescrollt. Ich bin mir ganz sicher, dass wir zumindest irgendwo im Vorhinein diskutiert haben, ich finde es jetzt aber so schnell nicht wieder, dass hier natürlich die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden sollen. Vielleicht kann mir da jemand mal helfen, ich finde es jetzt so auf Anhieb so schnell nicht. Das steht nicht explizit im Antragstext, sondern das steht implizit drin, weil wir ja die cannabinoidhaltigen Medikamente den anderen verkehrsfähigen Medikamenten gleichstellen wollen. Ach doch, da steht sogar unten drunter noch, die Kosten sind von den Krankenkassen zu tragen. Sagst du mir kurz nochmal den Punkt, ich habe es so schnell nicht gefunden. Das ist Modul 8. Jawohl, super, danke. Da habe ich dann auch noch eine Anmerkung dazu. Und zwar, unser Ziel ist es auch, dass die Therapie mit dem Patienten gemeinsam autonom gemacht wird und nicht nur 2 verschiedene Mittel zugelassen sind, weil es gibt ja dann auch noch die Tropfen, die Kapselform und dann eben auch den Echtstoff. Und da muss der Patient einfach Wahlfreiheit bekommen können, was ihm am besten tut. Und das soll dann eben auch von der Krankenkasse bezahlt werden. Und angenommen, der Echtstoff ist die günstigere Alternative und der Patient kommt mit klar, ist ja dann auch für die Krankenkassen ein Gewinn. Gab es da nicht gerade in Nordrhein-Westfalen so einen aktuellen Fall, wo jemand aus medizinischen Gründen Cannabis haben wollte und der klagt jetzt, dass er das selbst anbauen kann? Richtig, da gibt es aktuell sogar 2 Verfahren, eins in Münster, eins in Köln. Und das eine ist für den Patienten nicht gut ausgegangen, das erste in Münster, das zweite in Köln steht noch aus. Ja, Drogenfusi, ich würde vielleicht, es ist ein weiter Weg, da hinzukommen, auf was du sagst. Vielleicht könnte man sich zunächst mal sogar einen Zwischenschritt vorstellen, dass der Arzt versucht, das Beste für den Patienten zu entscheiden. Ich denke mal, ansonsten könnten wir jetzt alle hingehen und sagen, okay, wir wollen jetzt alle solche Medikamente haben, wir brauchen das, das tut uns gut. Vielleicht kann man den Arzt zumindest mal erstmal als Verantwortlichen dazwischen schalten. Letztendlich wird er das im verantwortungsvollen Gespräch hoffentlich mit dem Patienten klären und dann auch im Sinne des Patienten entscheiden. Aber die Forderung jetzt aufzumachen. Der Patient kann sich das quasi auswünschen. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Nein, das war von mir missverständlich. Entschuldigung, das war von mir missverständlich formuliert. Wir haben es genauso gesagt, wie du es gemeint hast. Delef, ich wollte eigentlich das gerne nochmal Klagen, das ist ein interessanter Punkt, wahrscheinlich auch so für Leute, die jetzt von medizinischem Cannabis hören. Ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Der in Münster, der wollte eine Pflanze anbauen dürfen für den eigenen Bedarf, damit er im Grunde sein eigenes Medikament produzieren kann. Damit ist er vor Gericht gezogen, weil eben die Kasse sein synthetisches Mittel nicht bezahlen wollte und er argumentiert hat, das kann ich mir nicht leisten. Und kurz bevor sich abzeichnete, dass das Gericht ihm diese Pflanze zusprechen würde, ging die Krankenkasse hin und übernahm plötzlich doch die Kosten. Und da kann man mir jetzt sagen, was man will. Ziel dieser Übung war, keinen Präzedenzfall zu schaffen, in dem ein Gericht eben diesen Eigenanbau gewährt, weil die Krankenkasse sich verweigert hat mit der Leistungsübernahme. Und da hat man dann halt gesagt, komm, den einen Patienten, den leisten wir uns, aber dafür haben wir keinen Präzedenzfall, der dann dazu führt, dass wir uns das immer wieder sagen lassen müssen. Ich stimme dir voll zu und ich denke, hier sollte man sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde noch machen und die Beweggründe der Krankenkasse auch mal offenlegen, warum sie mit einmal diesen Rückzieher gemacht haben. Ich weiß nicht, wie alt der Fall ist, ob das noch geht, aber da sollte man mal richtig hinterher schieben, ne? Das ist reines Kalkül. Das ist einfach, das hat nichts mit Überzeugung der Kasse zu tun. Das ist reines Kalkül, sich so für sich selbst zu überlegen, zahlen wir jetzt das, obwohl wir es eigentlich nicht wollen. Und auf der anderen Seite, wenn das Gericht in dieser Richtung jetzt recht spricht, dann kann das am Ende dazu führen, dass wir noch viel mehr bezahlen müssen. Und also hat man gesagt, komm, bezahl mal. Das hat aber nicht dazu geführt, dass das jetzt ein Grundsatzurteil in dem Sinne ist, dass ab sofort alle Patienten dort ihre synthetischen Produkte auf Kassenleistung bekommen würden. Genau das haben sie nämlich damit verhindert. Aber vielleicht ist es ja auf Dauer gar nicht notwendig, dass man da so ein Reinsores drum macht, denn wir haben ja unser Modul 9, Entkriminalisierung der Konsumenten, noch im Köcher. Und wenn uns das gelingt durchzusetzen, dann haben wir mit solchen Sachen natürlich überhaupt keine Fragen mehr. Christine, wolltest du uns darüber was erzählen? Ja, kleinen Moment. Oder wo wir gerade bei Hanf waren, kann vielleicht die Andi anfangen. Ja, gerne. Und zwar, es ist eben auch so, dass da schließt sich dann wieder der Kreis zur Prävention, dass es nicht sinnvoll ist, die Konsumenten zu kriminalisieren, wie es momentan eben in der repressiven Politik gemacht wird. Zum einen kommt man nicht dran an die Prävention, eben mit den Menschen über die Gefährlichkeit, was er auch immer konsumiert, zu sprechen. Und zum anderen ist der Konsument, der ja eigentlich kein Verbrecher ist, stigmatisiert. Sein ganzes Leben wird irgendwo durcheinander gewirbelt, seine Arbeit ist gefährdet, seine Familie, sein Führerschein. Das schließt da alles zusammen, dass eigentlich durch diese Kriminalisierung die Drogen dann erst wirklich für den Konsumenten schädlich werden. Und zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist jetzt auch, wenn man Kinder hat, also ich habe Kinder und ich finde zum Beispiel, wenn die Kinder mit sowas erwischt werden, man steckt nie drinnen, was die so tun, dann ist denen ihr Leben gleich von Anfang an verbaut. Da kommt man dann nicht mit Prävention vor, sondern das Kind ist dann einfach vorbestraft. Und von dem her gesehen ist die Strafe dann nicht der richtige Weg. Ja, Süchtige. Vor allen Dingen in Bayern, ne? In Bayern ist es besonders schlimm, genau. Ja, und das wird ja von Bundesland zu Bundesland auch immer unterschiedlich gehandhabt. Süchtige gelten ja hier immer als Kranke und man sperrt dann kranke Knast. Also Konsum ist zwar laut BDM, wird bestraft, aber der Besitz schon. Und ja, das ist halt einfach, je nachdem, wie hart das Volk wird. Und vor allen Dingen zieht das ja dann auch das Verbot dann auch Folgetaten dann nach sich, weil die Leute das hören wollen. Das ist einfach total ungerecht, weil die Knäste voll mit Drogensüchtigen oder Drogenkonsumenten, nicht mal teilweise. Und die sitzen eigentlich für gar nichts teilweise dann schön mit Mördern oder so und lernen da irgendwie teilweise, wie man richtig kriminell wird. So ist es. Und de facto ist hier zum Beispiel jetzt in Bayern auch der Konsum nicht erlaubt, weil wenn da jemand erwischt wird, dann wird erstmal das Teil dann konfisziert und der Ärger geht genauso weiter. Es wird eine Ermittlung eingeleitet und man geht dann eben in diese Mühlen rein. Genau auch die Weitergabe zum Beispiel ist dann gleich eine strafbare Handlung, wenn jetzt mehr Menschen das gemeinsam tun. Soweit mir bekannt ist, ist eigentlich die Handhabung jetzt im juristischen Sinne in den meisten Ländern strafbewehrt, während der Konsum, aber das müssten wir jetzt erklären, das würde ein bisschen zu weit führen, also der nachträgliche Nachweis des Konsums zum Beispiel, nicht bestraft werden soll, dafür gibt es rechtliche Gründe. Aber ansonsten ist jegliche Handhabung eigentlich strafbewehrt. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich mal einen Joint nehmen würde oder so, dann müsste mir der Nachbar das Ding hinhalten und ich müsste nur noch ziehen und selbst dann müsste man überlegen, ob das Ziehen selbst nicht eine Handhabung ist. Aber mindestens hat der Nachbar ein Problem dann, ne? Ja, sicher. Das ist richtig. Ja, ja. Aber ich habe noch eine ganz andere Frage, weil es für viele sicherlich ein bisschen unklar ist. Wie kommt ihr gerade auf diese 30 Gramm duldbare Menge? Moment, ich muss gerade mal den Peter ruhig stellen. So, Peter, ich habe dich gerade mal ruhig gestellt, weil du hier ganz brutalst geechot hast. Ich schieb dich mal runter in den Zuhörerraum. Kannst dein Mikrofon unter Kontrolle bringen und dann kannst du wieder hochkommen. Bis gleich. Darf ich eine Kleinigkeit dazu sagen? Ja, selbstverständlich. Und zwar, wir sind auf die 30 Gramm gekommen, weil momentan in Amerika sind ja zwei Bundesländer, die mit der Legalisierung angefangen haben, und die haben eben eine Unze als Menge genommen und dann haben wir gesagt, na, das ist ein guter Wert, da kann man mal von Anfang an damit leben. Es ist ja auch nur eine Sofortmaßnahme, dass dieser Richtwert von 30 Gramm, der natürlich auch beinhalten soll, dass derjenige Konsument nicht täglich zu seinem Dealer gehen muss, was ja auch irgendwo eine gefährliche Geschichte ist. Man kommt dann wieder mit anderen Sachen in Verbindung und eben dann auch später für den Eigenbau eigentlich fast zu niedrig ist, habe ich mir jetzt noch von Kritikern des Antrags sagen lassen, weil wenn man eine Pflanze hat, hat man mehr wie 30 Gramm da. Deswegen sind dann auch wieder die Ideen der Social Clubs. Aber wie gesagt, diese 30 Gramm sind von Amerika mal so ein Richtwert, um einfach mal eine Grenze vorzugeben, wo man was auf den Tisch legen kann. Also ja, dass da jetzt kein falscher Eindruck entsteht, muss man das kurz mal gerade rücken, weil die Position fordert die totale Entkriminalisierung der Endkonsumenten. Das bezieht sich nicht nur auf die auf den Konsum und den Besitz, sondern das bezieht sich auch darauf, dass man natürlich selber sein Hanf anbauen darf zum Beispiel oder was auch immer man für ein Rauschmittel gerne herstellen möchte, für sich selbst, für den Eigengebrauch. NL Uwe, du echost gerade. Da möchte wieder jemand einen Zuhörerraum. Nee, ja, dass man das selber für den Eigenbedarf anbauen darf, dass man es besitzen darf. Und dieser Punkt mit den 30 Gramm, es ist ja so, dass wir im Moment eine einstellungsgeeignete Menge haben, in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Baden-Württemberg und Bayern, glaube ich, sehr gering. Irgendwie redet man da von 3 Konsumeinheiten oder so. Und selbst, bitte? 6 Gramm. 6 Gramm, 3 Konsumeinheiten. Selbst daran wird schon wieder gedreht, weil man argumentiert, der THC-Gehalt im Hanf würde höher werden und deswegen müssten es weniger als 6 Gramm eigentlich sein und so weiter. Und da gibt es auch ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, glaube ich, was sagt, dass das eigentlich eine Unmöglichkeit ist, dass das durch die verschiedenen Bundesländer unterschiedlich geregelt ist. Aber die Bundesländer halten sich halt da einfach nicht dran. Der höchste Wert, den wir in der Bundesrepublik jetzt mal hatten, war, glaube ich, in Schleswig-Holstein die 30 Gramm und da passte ja das mit der einen Unze da ganz gut dazu. Aber es handelt sich um eine einfache Sofortmaßnahme, die man ja heute praktisch mit einem Federstrich einrichten könnte, ja, ohne dass man sich irgendwie Gedanken darüber machen muss, wie macht man jetzt Legalisierung und wie stellt man jetzt die genaue straffrei, in welchen Fällen und so weiter. Da kann man mit einem Federstrich kann man sagen, einstellungsgeeignete Menge wird bundesweit auf 30 Gramm festgesetzt. Und nur um diese Sofortmaßnahme an Unfallort der Drogenpolitik sozusagen zu ermöglichen, haben wir diesen Satz ins Wahlprogramm aufgenommen. Ja, genau. Also das ist wirklich nur eine reine Sofortmaßnahme, bevor eben Shops eingerichtet, Legalisierung der Argument durch ist und so weiter. Genau. Vielleicht mal ein kleiner Hinweis aus Berlin. Da stand es ja jetzt vor kurzem erst auf der Tagesordnung. Berlin hat derzeit 15 Gramm. Und ja, eigentlich ist so im Nachhinein eigentlich nicht so richtig erklärbar, warum der Rechtsausschuss dazu aufrief, zu einer Tagung, zu einer Anhörung. Wollte man das nun runtersetzen auf 10 Gramm oder auf 6 Gramm? Also ich denke, die Bestrebungen der offiziellen Politik laufen derzeit auf eine Vereinheitlichung auf 10 Gramm. Deshalb ja auch die Frage, wenn 15 Gramm, ich weiß nicht, wie in Schleswig-Holstein ist, muss ich jetzt wirklich passen. Vielleicht haben wir jemanden da, der das sagen kann. Aber diese 15 Gramm hätte man zumindest halten müssen. Die 30 Gramm zu fordern, ist sicherlich ein Okay. Das kann man machen. Ja, nur noch als Anmerkung. Ich möchte darf ich einfach mal dazu anmerken? Wir reden hier nicht von einer einstellungsgeeigneten Menge, sondern von einer duldbaren Menge. Das bedeutet eigentlich, dass bei 30 Gramm auch kein Verfahren eingeleitet wird, das nachher eingestellt werden muss. Genau das wollte ich auch sagen. Ah, danke schön. Da gibt es also einen Unterschied. Wie ist das im Moment gerade geregelt? Das Bundesverfassungsgericht hat 1994 entschieden, dass es den Staatsanwaltschaften und Gerichten bis zu einer bestimmten, vom Land festzulegenden Menge gestattet ist, ein Verfahren einzustellen, wenn da was gefunden wird. Das ist in Bayern 6 Gramm, in Schleswig-Holstein sind es 30 Gramm, wo das eben diesen Behörden ermöglicht wird durch diese Rechtsprechung. Das bedeutet aber, dass auf jeden Fall immer ein Verfahren eingeleitet wird, dass immer Behörden, dass du auf jeden Fall einen gewissen Ärger bekommst. Was wir hier fordern, ist der duldbare Besitz. Das entspricht eher so dem Modell Holland als Sofortmaßnahme, wo wenn du dort auf der Straße vom Polizisten angehalten wirst und du hast deine 10 Gramm in der Tasche, dann gibt er dir die wieder und sagt, schönen Wege noch. Das ist in Deutschland undenkbar. Egal wo und egal mit welcher Regelung in welchem Bundesland. Ahne ich da ungefähr? Entschuldigung, aber in Berlin ist es ein bisschen anders. In Berlin ist es so, dass die Staatsanwaltschaft tatsächlich angehalten ist, erst bei einer Menge von über 15 Gramm zu ermitteln, beziehungsweise das Verfahren zu eröffnen. Alle anderen Mengen, also alles, was drunter ist, darf die Staatsanwaltschaft tatsächlich das Verfahren gar nicht erst eröffnen. Also der Ausland ist halt Berlin. Bestenfalls, das ist richtig, aber ich habe neulich an einer Diskussion teilgenommen, wo auch Fachleute dabei waren, wo auch Landtagsabgeordnete dabei waren und wo nochmal ganz klargestellt wurde, die Polizei ermittelt zunächst, du wirst erfasst. Diese Daten gehen an die Staatsanwaltschaft erstmal rüber und du bist erfasst. Und dann wird die einstellungsgeeignete Menge wirksam und dann wird das Verfahren mit Sicherheit sicher eingestellt. Aber du bist erstmal in diesem ganzen Brumborium drin. Und es geht ja hierbei darum, dass du bis zu 30 Gramm überhaupt gar nicht erst dort reinkommst, dass die Polizei dann also auch zumindest keine Daten mehr erheben kann und zumindest nicht weiterleiten darf. Ein weiterer Faktor, der auch in Berlin eine Rolle spielt, ist der Wiederholungsfaktor. Weil mit dem, was der Detlef gerade beschrieben hat, bist du erstmal registrierter Drogenkonsument, auch wenn das Verfahren eingestellt wird. Lässt du dich ein zweites und drittes Mal erwischen, dann wird auch die Staatsanwaltschaft irgendwann sagen, 15 Gramm hin oder her, wir haben ja einen Wiederholungstäter und der wird jetzt auch weitergehend durch das Verfahren geschleift. Also ganz kurz noch, es wird kein Verfahren eröffnet. Das gibt es nicht. Also das ist eben der Unterschied. Wie gesagt, es sind ja Richtlinien, die über die Landesjustizministerien rausgegeben werden an die Staatsanwaltschaft. Und wie gesagt, Berlin gibt es ja echt eine Ausnahmesituation. Aber Detlef hat vollkommen recht. Die Polizei muss erstmal ermitteln und auch entsprechende Akte an die Staatsanwalt überreichen. Das stimmt. Darf ich mal eine kurze Frage stellen? Ja, klar. Es wurde gerade hier gesagt, dass so, wenn sie dich einmal in Berlin halt so mit 15 Gramm erwischen und dergleichen, nehmen sie halt Personalien auf und hast sie nicht gesehen. Und wenn sie einen dann ein Jahr später ein zweites Mal erwischen, da ist man da vorgemerkt und dann kommt dann irgendwann mal der Staatsanwalt doch dazu, ein Verfahren einzuleiten. Also mit welcher Grundlage denn? Ich meine, es heißt ja dann mehr oder weniger, okay, einmal halt erwischt und hat gesehen, okay, das ist halt geringe Menge zum Eigenbedarf, ist halt Kiffer, okay. Und ein Jahr später oder so wird er halt wieder mit 15 Gramm erwischt, halt mehr, ob es halt immer noch so eine geringe Menge zum Eigenbedarf, warum soll der jetzt härter bestraft werden? Habi, du machst einen Fehler. Diese Unterlagen werden nicht erst bei 15,1 Gramm angelegt, diese Unterlagen werden auch schon bei 8 Gramm angelegt. Und dann wird erst durch die Staatsanwaltschaft entschieden, dass dieses Verfahren einzustellen ist. Irgendwie kriegt man da einen Eindruck, warum das so viel Geld kostet, was da verbraten wird, ne? Dieser Bericht, den wir da alle so gelesen haben, hoffentlich, in dem ein Leipziger Sachbearbeiter mal so seinen Arbeitsalltag beschrieben hat, wie er dort Akte für Akte im Grunde so mit Paragraph 31a ablegt, sprich, das heißt dann Einstellung. Es sind dann aber auch immer wieder Fälle dabei, wo dann eben, das muss man nicht unbedingt auf Berlin beziehen, wenn man mal in andere Bundesländer geht, vor allem Süddeutsche, dann wird da sehr repressiv vorgegangen und da wird immer die Obergrenze der Härte ausgenutzt und auf keinen Fall auf Arbeitsvermeidung geschielt. Ne? Ich wollte auch mal gerade einfach das Beispiel, was ihr eben hattet, Berliner Beispiel nochmal weiter ausführen. Also du wirst zwar bestraft, du bist aber registriert. Und das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel Auto fährst und dann mal in eine Kontrolle gerätst, sich überprüfen, sehen, Konsum, und dann darfst du gleich einen Drogentest machen. und so weiter. Also das hat schon Konsequenzen, die einfach nervig. Das ist eine wunderschöne Überleitung zum Modul 11, informationelle Selbstbestimmung stärken. Wir müssen mal ein bisschen durch, Detlef. Komm, wir graben uns sonst jetzt in ihren Positionen da. Einen ganz wichtigen Punkt habe ich trotzdem noch anknüpfend an Andi. Er hat dieses Beispiel mit Leipzig gebracht. Was passiert eigentlich, oder jetzt auch nochmal als Denkanstoß, und ich will da gar keine Antwort jetzt haben, die will doch gar nicht klären. Wenn ein Leipziger in Berlin mit 12 Gramm erwischt wird, was passiert dann eigentlich rein rechtlich? Er wird natürlich nach den Gesetzen seines Landes bestraft werden müssen, weil obwohl er es in Berlin eigentlich dürfte. Aber das nur mal so als Denkanstoß. Warum würde es eine einheitliche Grenze geben, wo überhaupt kein Verfahren eröffnet würde, würde Leipzig niemals davon was erfahren, dass er in Berlin 12 Gramm bei sich hatte. Aber das nur so nebenbei. Ja, da zitiere ich jetzt auch wieder aus diesem schönen Artikel. Es fährt einer in Berlin mit 12 Gramm Gras in der Tasche los und ist dort im Grunde innerhalb dieser einstellungsgeeigneten Menge. Fährt jetzt nach München mit der Bahn und kommt dort als Schwerkrimineller an. Ne? Also so ungefähr verhält es sich in dem Unterschied zwischen den einzelnen Bundesländern. Korrekt, ich habe den Link auch mal reingepostet mit dem Spiegelartikel ins Forum hier. Jo, danke. Ja, und wie der Dirk gerade sagte, die Überleitung zur informationellen Selbstbestimmung, eigentlich ja gleich sogar zum nächsten Punkt, da bin ich auch sehr gespannt drauf, keine Willkür beim Führerscheinentzug, aber bleiben wir erstmal bei der Selbstbestimmung. Wir haben gerade schon an manchen Stellen angerissen, wie es selbst dem kleinsten Cannabiskonsumenten ergeht, wenn er denn irgendwo mit 1 oder 2 Gramm auf einmal einem Polizeibeamten gegenübersteht. Er kommt auf jeden Fall erstmal in die Mühlen und muss das gesamte erkennungsdienstliche Verfahren über sich ergehen lassen. Es werden Daten über ihn erhoben, es werden oft auch Hausdurchsuchungen angeordnet, die man gerne auch als repressive Verstärkungsmaßnahme verstehen darf, weil bei 2 Gramm in der Tasche besteht eher weniger der handfeste Verdacht, dass dort einer... Ich habe, nee, die Samsung haben einen Vierer. Peter, bitte. Ich habe einen Steck. Gut, es geht eigentlich darum, dass man feststellen kann, dass gerade im Bereich Drogenkonsum im Kontext mit Behörden, mit Polizei, mit Staatsanwaltschaften, die informationelle Selbstbestimmung sehr stark eingeschränkt wird. Teilweise über alle Maßen und auch aus anwaltlicher Sicht rechtswidrig. Da werden Daten gespeichert. Was? Doch, Andi, okay. Du bist gut zu verstehen, red weiter. Da werden Daten gespeichert, die über andere ähnlich gelagerte Delikte so niemals gespeichert würden. Und darüber wird dann auch der Delinquent, sage ich mal, auch nicht weiter informiert. Es sind Datensätze dort vorhanden, die normalerweise nach erfolglosen Ermittlungen und Ähnlichem wieder gelöscht werden müssen, werden sie aber nicht. Sie werden de facto so zu einer Art, wenn man so salopp sagt, Kifferdatei, in die man dann einfach eingetragen wird und obwohl nie dem eine Strafe oder irgendeine Folge selbst gefolgt ist. Das ist eine weitere Ebene. Dagegen kann man vorgehen, aber man muss es aktiv tun und das kann ja nicht sein. Deshalb dürfen nach unserer Auffassung, denke, das ist auch sehr piratenlike, solche Register, halblegale Register, nicht weitergeführt werden. Das ist so Kernpunkt Forderung und eben noch, das ist, haben wir dann vor ein paar Jahren in NRW schon ausgearbeitet, dass besonders große Konzerne immer mehr dazu übergehen, bei Einstellungstests Drogentests zu verlangen. Eben das halten wir auch für eine enorme Diskriminierung. Und das darf so nicht sein. Interessanterweise werden bei diesen Drogentests Alkoholtests gar nicht erst gemacht. Das heißt, die am häufigsten konsumierte Droge, die am meisten gesellschaftliche Probleme in unserem Land verursacht, die wird in diesen Einstellungstests nicht getestet. Nur, ob du illegale Sachen genommen hast. Und das darf so nicht sein. Und da hatten wir ja im Wiki-Arguments eine Kritik kommen, weil es ja so ist, dass da auch gefährliche Berufe sein können. Und da sind wir da auch so hart drauf und sagen, nee, wollen wir nicht. Nein, also ich glaube, Tiki argue ich darauf, dass auch Missverständnis war. Also wenn jemand auffällt dadurch, dass er wie berauscht wirkt, dann können natürlich Drogentests auch möglich sein. Also wenn wirklich Verdacht besteht Und im Wiki-Arguments hatte der Leser das, glaube ich, komplett falsch verstanden, uns das vorgeworfen. Also es ist, wir haben das auch diskutiert und wir waren uns einig darüber, dass eine pauschale Richtungsforderung auf gar keinen Fall natürlich entsprechend schärfere Regelungen aus arbeitsrechtlicher Sicht für bestimmte Berufsgruppen ausschließen. Das halten wir für selbstverständlich, dass ein Sprengmeister und ein Busfahrer dort anderen Bestimmungen unterliegt, als jemand, der, weiß ich, keine Ahnung, im Garten Bäumchen pflanzt. Ne? Wobei das eine sind die Bestimmungen, das andere ist natürlich auch die Selbstverantwortung des Menschen, ob es ein Busfahrer ist oder ein Sprengmeister ist. Wenn der Dummfug mit Alkohol treibt, dann gilt eigentlich das Gleiche. Das ist richtig, ja. Aber das ist natürlich jetzt auch dieser Komprimierung der Texte ein bisschen geschuldet. Wir haben ja in NRW, im NRW-Wahlprogramm eine ähnlich gelagerte Position, die einfach auch mit mehr Beschreibung, mit mehr Hintergrund daherkommt. Hier haben wir es im Grunde darauf runtergebrochen, die Forderung zu formulieren und nicht den Zustand zu beschreiben, der zu dieser Forderung geführt hat. Ja, kurze Anmerkung noch von mir. Natürlich Ärzte und bei Ärzten und Zahnärzten ist natürlich so, da gibt's null Toleranz. Ne? Sobald du mit irgendwie auch nur mit Haschisch oder sonst was erwischt wirst, kriegst du hast du richtig Probleme bei der Kammer. Ne? Aber das ist natürlich auch nachvollziehbar, weil wir rezeptieren etc. zwar nicht auf Betäubungsmittel, aber insgesamt natürlich eine andere Problematik. Aber ja, also das wurde auch in dem Spiegelartikel so kurz angerissen. Da wurde halt ein Polizeibeamter, glaube ich, bei seiner Ermittlung oder Feststellung, da hat er wohl irgendeinen mit 2 Gramm Gras gefunden. Dann haben sie halt beschrieben, dieses Prozedere, was er dann über sich ergehen lassen muss. Und am Ende stand eben so die Frage an den Polizeibeamten, dieser junge Mann hier jetzt mit seinen 2 Gramm Gras, im Vergleich zu einem Mörder, was ist jetzt hier anders? Da war die Antwort, ja, der Mörder kriegt noch einen DNA-Test, ansonsten ist alles gleich. Hat uns nicht mal jemand aus Berlin erzählt, dass so eine Festnahme da mit Untersuchung des Stoffs, erkennungsdienstlicher Behandlung oder sowas, Pi mal Daumen 5000 Euro kostet? Ich will mich jetzt nicht drauf verhaften lassen, aber ich glaube, sowas war doch in der Richtung. Ich würde gerne die Zuhörer nochmal anregen, Fragen loszuwerden. Wir unterhalten uns da so locker untereinander. Gibt's denn Fragen so von Nicht-Leuten aus den AGen? Oder Anmerkungen? Nächstens müssen wir uns einen Frage engagieren, der dazukommt und lauter Fragen stellt. Okay, aber ihr grätscht rein, sobald irgendwas nicht verständlich ist, sobald Kritik kommt, Nachfragen und so weiter. Bitte wirklich reingrätschen, dafür sind wir da. Ansonsten könnte man eigentlich das mit dem Führerschein mal aufnehmen. Da gibt's ja wohl in verschiedenen Bundesländern ganz spezielle Regelungen. Ja, das mit dem Führerschein, das ist so eine Geschichte. Da sind wir eigentlich schon vorher bei der Entkriminalisierung drauf gestoßen, diese Einstellung von Verfahren. Da wird in einigen Bundesländern dann, wenn ein Verfahren eingestellt wird, wegen Geringfügigkeit oder so, eine Ersatzstrafe erhoben, indem die Führerscheinstelle informiert wird, dass da ein Konsum vorliegt. Und die geht derzeit davon aus, dass wenn jemand irgendeine illegale Droge einmal probiert hat oder so, das unabhängig vom Straßenverkehr, wird die Fahrtauglichkeit automatisch in Frage gestellt. Das kann eigentlich so nicht sein. Das ist der verkehrte Weg. Es geht ja um das Sicherstellen vom Verhalten im Verkehr von den Menschen und nicht um ihre Bezugnahme auf die Vorschriften außerhalb, also was sie zu sich nehmen dürfen oder nicht. Ich kenne mich da jetzt nicht so wirklich aus, aber soll das heißen, wenn jemand mit Cannabis erwischt wird, dass dem direkt der Führerschein entzogen wird, oder was? Ja. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer. Das kann unter Umständen passieren, dass wenn du einen mitnimmst, der Cannabis dabei hat, dass du dann Schwierigkeiten bekommst. Das sind dann aber schon Sonderfälle. Solche Fälle sind auch dokumentiert. Das ist wirklich wahr, was der Dirk gerade gesagt hat. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen wahrscheinlich. Und dann würden wir jetzt aber sehr spezifisch werden. Ich weiß nicht, ob man das der Runde hier zumuten sollte. Das dürft ihr gleich entscheiden. Wenn wir nämlich dahin mal gehen, wie wird eigentlich der Cannabiskonsum nach einem zum Beispiel Unfall festgestellt, wenn Verdacht darauf besteht. Und dann wissen wir, ich will es mal versuchen abzukürzen, dass die Wirkung des Cannabis definitiv auf diesen Unfall keinen Einfluss mehr haben kann. Die Feststellungsmethode aber, dass dieser Mensch mal vor einiger Zeit Cannabis zu sich genommen hat, führt an dieser Stelle automatisch zum Führerscheinentzug, zu den ganzen Repressionen, das Ding wiederzubekommen, obwohl medizinisch und klinisch wirklich nachweisbar ist, dass dieser ehemalige Konsum vor relativ langer Zeit nichts mit den Reaktionsfähigkeiten am konkreten Unfallgeschehen zu tun haben kann. Vielleicht kann man das jemanden, der jetzt das, dieses Tests nicht kennt oder dieses Verfahren, das so beschreiben. Man kann bei Alkohol, abgesehen vom Blutalkoholwert, zum Beispiel auch Leberwerte testen, die hinweisen auf Alkoholkonsum. Diese Tests, die können über Wochen feststellen, ob du da einen gesteigerten Konsum entwickelt hast. Jetzt stellt man sich mal vor, man ist knochennüchtern im Straßenverkehr, wird angehalten, muss jetzt aber keine Blutprobe abgeben, sondern zu einem Leberwertetest. Und der wiederum sagt dann, oh, ihr Leberwert sagt, Sie haben in letzter Zeit Alkohol getrunken, Ihr Führerschein ist weg. Was würde man davon halten? Ja, wobei ich das jetzt nicht verstehe mit dem Unfall und Test und bla. Also ich habe auch schon Unfälle gehabt und bin noch nie auf Cannabis getestet worden. Da muss ja ein Grund geben. Oder aus welcher Grundlage her wird denn nach einem Unfall auf Cannabis getestet? NL Uwe, ich danke dir für diesen Hinweis. Es könnte zum Beispiel damit zusammenhängen, was wir vorhin besprochen haben, dass du irgendwann vor 2 Jahren mal mit einer geringfügigen Verfahrenseinstellungs geeigneten Menge mit Cannabis erwischt wurdest. Da schließt sich nämlich ein kurioser Kreis. Das ist jetzt eine Möglichkeit, aber eine viel einfachere Möglichkeit wäre das Aussehen. Wenn einer, sag ich mal, so ein bisschen alternativ aussieht und nicht gerade gestriegelt und im Anzug und wie auch immer, das alleine kann schon bei der Polizei dann diesen Erstverdacht oder so dazu führen, dass sie sagen, könnte ich mir vorstellen, das ist so ein Typ, der kifft vielleicht, versuchen wir mal. Ne? Also mittlerweile gibt es halt spezielle Drogenrollen, da halten fast jeden an, der ihm verdächtig erscheint, teilweise jeden. Der muss dann halt einen Drogentest machen. Und wenn du halt vor 2 Wochen Cannabis konsumiert hast, dann schlägt dieser Drogentest natürlich an und dann wird dir auch Führerschein entzogen, obwohl du zu dem Zeitpunkt, also obwohl du halt vor 2 Wochen konsumiert hast und zum Zeitpunkt fahren nicht Blut mehr war. Ja, bitte. Also wir sind jetzt so auf Cannabis fixiert. Also es geht auch um Alkohol und es geht um Medikamente. Und wir haben ja viele Fälle diskutiert, wo alleine das Anschwärzen durch meinetwegen einen beleidigten Partner dazu geführt hat, dass jemand den Führerschein zumindest erstmal abgeben musste, obwohl überhaupt gar keine Gefährdung des Straßenverkehrs akut stattfand, noch in der Vergangenheit wirklich nachweisbar ist. Wir haben beim Alkohol auch, weil es wird hier gerade so ein bisschen ausgespielt, habe ich den Eindruck, Cannabis und Alkohol. Auch beim Alkohol reicht schon Hörensagen teilweise aus, dass die Polizei verlangt, den Führerschein abzugeben. Tom Carla, du sagst, ich gehe hin und sag bei der Polizei, oh, mein Nachbar, der fällt öfters mal besoffen rum. Und dann kann der aktiv von der Polizei aufgefordert werden, seinen Führerschein abzugeben. Ja, ich habe euch doch erzählt von den Patienten, die ich habe, wo eine Frau Medikamentenabhängigkeit ist, aber unter Medikamenteneinfluss, also akut, wo sie beeinträchtigt war, nicht gefahren ist und der Partner sie anschwärzt und zur Polizei geht und sagt, die ist medikamentenabhängig, die fährt immer Auto. Und dann wird erstmal wird eine Strafanzeige gegen sie gestellt, der Anwalt hat ihr empfohlen, den Führerschein abzugeben, weil sonst wird es gerichtlich eingefordert. Obwohl es sie hat eine Medikamentenabhängigkeit, das ist richtig, aber sie ist nicht gefahren. Und es reicht einfach eine Abhängigkeit und da eine Anschwärzung, ohne dass der Fall besteht, dass die Auto gefahren ist. Ja, aber das kann ich mir bei Alkohol nicht vorstellen, weil wenn ich besoffen erwischt werde, dann ist das ein Faktor. Aber da gibt es ja sogar Grenzen. Und wenn mir jemand sagt, der trinkt schon mal oder der ist schon mal unter Alkoholeinfluss gefahren, ja, so what, aber faktisch ist, die müssen mich alkoholisiert beim Führen des Fahrzeuges erwischen. Sonst passiert ja doch gar nichts. Na, ich weiß nicht. Hallo, ich lebe hier gerade im Westerwald und wenn aus reinem Verdacht einem der Führerschein abgenommen wird, dann hat das einschneidende Folgen für die Arbeitsstelle und für die soziale Stellung. Und ja, natürlich. Ja, und es, und wenn wir sagen ja, es muss jemand akut erwischt worden sein und es muss akut nachweisbar sein, dass er dadurch eine Fahrbeeinträchtigung hat. Es reicht nicht, dass er vor 3 Tagen konsumiert hat oder vielleicht mal vor ein paar Wochen oder in Therapie war. Das ist nämlich auch der Grund, warum Leute ganz schwer eine MPU machen, weil sie erst nach einem Jahr nach Therapie die MPU machen dürfen. Und das sind alles solche Punkte. Ja. NLU, ich bin dir sogar dankbar auch wieder für diesen Hinweis, und zwar aus folgendem Grund. Es steht ganz klar in diesem Punkt Modul 12 drin, es muss ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Konsum und dem Führen des Kraftfahrzeuges vorliegen. Du hast völlig recht, bei Alkohol geht man damit natürlich anders um. Selbstverständlich kann ich anhand der Leberwerte nachweisen oder zumindest nicht den kausalen Zusammenhang herstellen, aber ich kann eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit herstellen, dass dieser Mensch sehr häufig Alkohol konsumiert. Aber ich habe einen Schnelltest dafür, der auch aussagt, in dem Moment des Unfalls oder des Führens des Fahrzeuges stand er nicht unter Alkoholeinfluss. Ganz anders sieht es aber hier bei anderen Drogen aus, wo man sich eben auf diese Schnelltests, und das ist ja eine Forderung dieser Veranstaltung in Berlin, die da war, wo man sich eben auf diese Schnelltests nicht geeinigt hat oder nicht einigen konnte oder die Politik sich darauf noch nicht geeinigt hat, sondern sie ziehen einen anderen Wert zugrunde, den THC-3-Wert, der eigentlich nur nachweist, wie dein Leberwert, dass du irgendwann mal vor einiger Zeit Alkohol oder in diesem Fall THC konsumiert hast. Und darum geht's. Deshalb die Forderung, es muss ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Konsum und dem Führen des Kraftfahrzeuges vorliegen. Ja, aber beißt sich das nicht? Ich meine, er ist kein Konsument in der Form, nur ist das nicht so, was eben schon gesagt wurde, dass der Konsum nicht strafbar ist, sondern nur der Besitz? Das beißt wenn sich ich vor 2 Wochen was konsumiert habe. Das ist richtig, aber was den Führerscheinentzug betrifft, da hast du völlig recht, da beißt sich das, natürlich beißt sich das an der Stelle, denn dort geht's ja um die Sicherheit der Kinder, nein, des Straßenverkehrs, Entschuldigung. Ja, gut, aber das heißt also definitiv, wenn ich mal vor 2 Wochen Joint geraucht habe und das wird mir heute nachgewiesen, dann bin ich ein Führerschein los? Das kann ich immer noch nicht glauben. Doch, ja, also im Moment ist es so, dass in den letzten Jahren, sage ich mal, Testverfahren benutzt wurden, die auf bestimmte Abbauprodukte von Cannabis beim Pinkeltest dann ansprachen. Und die waren nur in der Lage, einen zurückliegenden Konsum irgendwann zu bestätigen. Die waren nicht in der Lage zu bestätigen, liegt der Konsum so nah, dass du tatsächlich im Moment auch berauscht bist. Also ähnlich wie das beim Promille-Test beim Alkohol stattfinden würde. Da kann ich nicht einschätzen. Das heißt aber auch, dass diese Abbauprodukte sich über 2 bis 3 Wochen noch im Urin befinden? Ja. Da kommt auf deine Konsumgewohnheiten an. Man spricht zwischen 1 und 6 Wochen, die diese Abbauprodukte nachweisbar sind. Und es wurde halt nie unterschieden. In Hamburg zum Beispiel hat man jetzt einen Feldversuch eingeführt. Entschuldigung. Wo man ein moderneres Testverfahren ausprobiert, das auf andere Abbauprodukte testet, die wiederum sehr viel schneller aus dem Urin und aus dem Schweiß, mit diesen Büschtests, wieder verschwunden sind nach dem Konsum. Das heißt, mit diesen Tests würde ein tagelang zurückliegender Konsum nicht mehr erfasst. Und das wird gerade in Feldversuchen geprüft. Das ist auch das Mindeste, was man erwarten darf, dass daran geforscht wird, dass man ein richtiges Äquivalent zum handfesten Alkoholtest bekommt und nicht so eine ungefähr Schätzung, die dann quasi zur sozialen Hinrichtung in der Folge führt für denjenigen, der da kontrolliert wird. Ne? Habt ihr mal gesehen im Hauptkanal? Bieten die Leute sauberen Urin an, samt Gummipenis. Ja, das kenne ich. Da habe ich auch totgelacht, aber ist eigentlich traurig. Ja, also wir brauchen wirklich so einen Wert, also einen klaren Wert eben wie bei Alkohol. Und es muss wirklich, jemand muss berauscht fahren sein, damit man den Führerschein abnehmen kann. Wie heute die Praxis. Und das gilt letztlich nicht nur für Cannabis, um das auch nochmal klar zu sagen, sondern für sämtliche Drogen, auf die so getestet wird. Weil bei Cannabis ist es wahrscheinlich deshalb am augenfälligsten, dass es da große Probleme gibt, weil es halt auch die meisten Konsumenten gibt, dementsprechend auch die meisten Leute, die damit erwischt werden. Aber das Problem besteht eigentlich bei der ganzen Palette der Drogen. Ja, zum Beispiel, also bei Ihnen ist es ja, dass jemand ein Ruinsüchtiger, der ist fahruntüchtig, wenn er keine Nährung nimmt, weil sie dann halt schlechten körperlichen Zug. Das sind halt alles auch so Einzelfälle und braucht halt auch da Werte und auch wissenschaftliche Werte. Vielleicht noch ergänzend, Christine, es gibt ja einen solchen Wert sogar, den man ermitteln kann, nur der wird halt hier nicht, da gibt es sicherlich noch Forschungsarbeit, okay, aber der wird zumindest nicht herangezogen an der Stelle, wo man also feststellen könnte, ob dieser Konsum noch direkten Einfluss auf das Unfallgeschehen haben könnte. Ja, es gibt Forschungsergebnisse, sehr viele sogar, also auch glücklich die Holländer zum Beispiel in ihrer Gesetzgebung, die besagen, dass er Beeinträchtigung des Straßenverkehrs sozusagen nicht gegeben ist. Es ist nicht feststellbar. Also in Holland haben sie das aufgegeben. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass hier zum Beispiel bei THC und bei Alkohol einfach aus dem Grund der gesellschaftlichen Akzeptanz mit zwei völlig unterschiedlichen Werten gemessen wird, obwohl wir es besser wissen. Berliner, Entschuldigung, aber das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Aber ich finde, wir sollten auch aufhören, diese beiden Substanzen auszuspielen. Es geht um Verfahrensweisen im Straßenverkehr darum, dass auf Verdacht Leute in Schwierigkeiten geraten, dass ohne klare, eindeutig wissenschaftliche Belege Werte definiert sind und noch nicht mal wirklich akute Gefahr überprüft wird. Darum geht es. Und nicht um, ob das eine mehr und das andere weniger oder schlechter, bla bla bla. Richtig. Und ergänzend eben auch was die Einladung der Position sagt, dass eben dieser Führerscheinentzug oder die Anordnung einer MPU, sobald ein Drogenkonsum, egal ob fahrbeeinträchtigend oder nicht, oder ob du überhaupt gefahren bist in dem Moment, als Ersatzstrafe dafür hergenommen wird, oder Ersatzrepression, sag ich mal, dafür, was eben laut Paragraph 31a das Strafrecht nicht mehr hergibt. Das ist wirklich fiese. Das ist eine ganz linke Geschichte, die dort auf Behördenbasis läuft. Und das darf so nicht weitergehen. Das gilt es sofort zu stoppen. Ne? Und daneben ist eben die Forderung, dass wir für alle Drogen ein Äquivalent finden zum Alkoholtest, der sich ausschließlich darauf reduziert, berauschte Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen und nicht Leute, die irgendwann mal Drogen genommen haben und jetzt völlig nüchtern dort den Führerschein wegbekommen. Ja, und spätestens bei der MU haben wirklich alle Drogennutzer wieder die gleichen Probleme, weil da reicht es nicht mehr, wenn jemand sagt, ja, wenn ich getrunken habe, lasse ich mein Auto gehen. Der bekommt seinen Führerschein nicht auch nicht wieder. Da kommt's dann. Aber ich habe jetzt eine Verständigungsfrage. Ist es denn tatsächlich so, dass wir heute tatsächlich wissenschaftlich noch nicht in der Lage sind, solche Werte, die an die NRW jetzt eben gefordert hat, auch zu definieren und an die Politik die Frage von der Politik her anerkannt auch umzusetzen? Sind wir dazu noch nicht in der Lage oder wird es aus anderen Gründen im Moment nicht getan? Also wir nähern uns ja mit diesen Tests, wie sie jetzt auch in Hamburg praktiziert werden, einer deutlichen Verbesserung an. Aber obwohl in Hamburg dort sofort gute Erfahrungen gemacht werden und obwohl da die wissenschaftliche Grundlage schon eine viel bessere ist als bei allen vergangenen Testmethoden, bedeutet das noch lange nicht, dass andere Bundesländer sofort sagen, jo, das möchten wir jetzt auch übernehmen, wir wollen auch fairer sein bei diesen Tests. Daran merkt man auch ein Stück weit, dass so der eigene Antrieb fehlt, Drogenkonsumenten genauso fair wie Alkoholkonsum, also in den gleichen Kontext zu setzen, denen die gleiche Möglichkeiten und Strafen anzubieten. Also wer berauscht fährt, gehört aus dem Verkehr gezogen, eindeutig, auch meine Meinung. Aber es gibt schon Möglichkeiten, die Testverfahren müssen weiterentwickelt werden. Es findet noch zu wenig Forschung statt, um diese Testverfahren möglichst schnell auf einen sehr viel besseren Stand zu bringen. Aber also, wir haben schon Zwischenstände, die möglich sind. Nur sie werden nur nicht allumfassend genutzt. Lass uns mal hier einen Break mit dem Thema machen, weil unseren Zuhörern wird schon langweilig, denn die posten in den Chat schon den Link zum nächsten Thema. Also ein Link zum nächsten Thema. Das ist genau. Keine Einschränkung für E-Zigaretten. Ja, da würde ich erstmal mit einer kleinen Zusammenfassung beginnen. Ich denke, wir haben hier ein drogen- und suchtpolitisches Problem und da steht natürlich sofort die Frage, was haben denn E-Zigaretten überhaupt mit Drogen- und Suchtpolitik zu tun? Zum anderen haben wir es bisher eigentlich mit Drogen zu tun, die eigentlich teilweise schon illegal sind und die E-Zigarette ist es ja noch nicht und der Text beginnt ja auch, der derzeit freie Handel und Gebrauch liquidierender E-Zigaretten soll nicht über den Jugendschutz hinaus eingeschränkt werden. Stattdessen fordern wir von Qualitätsstandards für Produktion, Handel und von E-Zigaretten und Liquids. Also wir haben es hier mit einer, wenn wir so wollen, legalen Droge zu tun. Das wird sicherlich diskussionsfähig sein. Was ist daran die Droge? E-Zigaretten ist nicht Raucherschutz aufzunehmen oder eine Besteuerung nach dem Tabaksteuergesetz lehnen wir hingegen ab. Es geht hier eigentlich um eine ganz aktuelle Entwicklung, die auf ein Verbot der E-Zigaretten, auf ein Verbot von teilweise nikotinhaltigen Produkten hinführt, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch die E-Zigarette, die nikotinfrei ist und spätestens dann stellt sich sofort die Frage, warum beschäftigt sich die AG Drogen- und Suchtpolitik überhaupt damit, denn nikotinfreie E-Zigaretten, Liquids, und dort eigentlich nicht dazu. Detlef, erzähl bitte ganz kurz für die Anwesenden hier mal, die das vielleicht nicht alle wissen, was ist denn überhaupt eine E-Zigarette? Ja, eine E-Zigarette ist im Prinzip nichts anderes als ein Gerät, das eine Flüssigkeit verdampft, die durchaus auch Nikotin enthalten kann, überwiegend aber Aromen enthält und ansonsten nur Stoffe, die im Lebensmittelbereich zulässig sind, die also auch jeder zu Hause hat, sicherlich in geringerer Konzentration. Wir wollen hier auch nicht verbergen, dass es durchaus hier um eine höhere Konzentration zum Beispiel von Glycerin-Propylen-Glykol geht, was die aber jeder auch sich jeden Tag hoffentlich in die Zähne schmiert, wenn er zum Beispiel Zahnpasta benutzt, wenn er Weichspüler benutzt, wenn er andere Produkte benutzt. Also diese Stoffe hat jeder zu Hause. Hier wird allerdings, und das macht die Sache etwas aus gesundheitspolitischer Sicht her interessant, hier wird also dieses Propylen-Glykol inhaliert. Egal, ob es sich um Nikotin handelt, was da mit drin ist und was eigentlich für uns hier nur eine Rolle spielen dürfte, das, was ausgeatmet wird, enthält nahezu kein Nikotin mehr, weil wenn wirklich Nikotin drin ist, und wir streiten uns an anderer Stelle auch über die Menge, die da drin sein darf, zum Beispiel derzeit gerade in Brüssel bei der Vorlage der Tabakproduktrichtlinie, wenn er es ausatmet, dann ist das zumindest nikotinfrei. Alles andere, was rauskommt, ist nicht schädlicher als zum Beispiel der Nebel in der Disco. Und die Aromen, die rauskommen, die mögen den einen oder anderen belästigen, aber von Gesundheitsgefährdung können wir hier auch nicht sprechen. Und derjenige, der es benutzt, also hier geht es mir um die Fremdgefährdung, und derjenige, der es benutzt, da muss ich sagen, okay, natürlich gibt es noch keine Langzeitstudien, die kann es gar nicht geben, weil diese E-Zigaretten eigentlich erst seit 2006 bekannt sind und in den letzten 2-3 Jahren überhaupt erst eine Rolle auf dem Markt spielen. Es gibt ein sehr interessantes Interview mit einem Kardiologen, das wir auch veröffentlicht haben, www.dampfaktiv.de, da ist das drauf, in Englisch übersetzt in Deutsch. Und da kann man hören, dass also auch seitens der Kardiologen an dieser Stelle überhaupt keine Gesundheitsgefährdung vorhanden ist, sodass wir also eigentlich fragen müssen, warum beschäftigen wir uns mit der E-Zigarette in der Abteilung AG Drogen und Suchtpolitik? Einfach um auch hier mal zu zeigen, dass also Dinge hier runterfallen, wenn wir das Nikotin gleich nochmal mit reinnehmen, die ansonsten, oder wo das Nikotin dann häufig nur vorgeschoben wird. Wenn es um Nikotin geht, müssen wir uns natürlich über die Gefährlichkeit des Nikotins als suchtauslösendes Potenzial im Klaren sein. Und darüber könnten wir dann auch reden. Aber jetzt gebe ich erstmal wieder rüber. Genau, haben wir Fragen aus dem Publikum zu dieser Position? Denn wenn wir jetzt den Detlef nicht mit irgendwelchen Fragen behelligen, dann erzählt er locker noch eine Stunde. Und da gibt es auch viele zu erzählen dazu, aber gibt es Fragen? Funktioniert das Ding eigentlich mit einem Akku oder wie geht das? Jo, ich schließe mal an. Ich habe ja gesagt, wir werden zusammen das Thema mal machen. So eine E-Zigarette besteht aus einem Akku, einem Verdampfer und einem Tank. Und beim Ziehen gerät über eine kleine Menge dieses Flüssigkeit aus dem Tank auf eine Glühwicklung und die wiederum verdampft das Propylenglykol mit seinen Aromen und gegebenenfalls eben auch Nikotinzusatz. Und das wiederum atmest du dann über den Mundstück ein. Das hat so von der Optik her, was du einatmest, was du ausatmest, so ein bisschen Rauchoptik, ist aber natürlich Dampf, es ist Propylenglykoldampf und das ist im Wesentlichen die Funktion einer E-Zigarette. Wie lange hält so ein Akku? Eine Zigarette oder zwei? Oder der muss so ziemlich schnell alles sein? Nee. Es gibt ganz unterschiedliche Bauformen. Es gibt so ganz minimalistische Dinger, wie sie vor ungefähr einem Jahr, da gab es ja so eine Schwemme in allen Supermärkten plötzlich, die alle diese E-Zigarette angeboten hatten. Das waren teilweise sehr minderwertige Dinge, die auch wirklich gerade mal irgendwie im Vergleich vielleicht für 4-5 Zigaretten gereicht haben. Dann gab es so dieses Modell Ego-Tee, das für so einen durchschnittlichen Raucher, der, keine Ahnung, 20 Zigaretten am Tag rauchen würde, wenn jemand die gleiche Dauer an so einer E-Zigarette ziehen würde, würde es fast den ganzen Tag reichen. Und es gibt auch schon noch dickere, fettere Geräte, wo man auch die Voltzahl noch einstellen kann, die Verdampfungsstärke und all so etwas. Ja, die halten noch länger. Das sind also dann schon so richtige Powerteile. Also technisch sind dem eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das kommt jetzt für viele natürlich überraschend, dass wir so eine Position zur E-Zigarette da im Programmvorschlag haben. Das ist ja jetzt nicht irgendwie Lobbypolitik, sondern das kommt ja von einem ganz konkreten Problem her. Könnt ihr darauf nochmal aber bitte ganz kurz eingehen? Ja, wollte ich auch vorhin beim Detlef direkt anschließen. Also meine persönliche Motivation ist die, dass ich sehe, dass hier eine neue Form von Prohibition ausprobiert wird. Und zwar auf völlig unhaltbarer, also sachlich unhaltbarer Basis. Es werden diffuse Ängste vor dem Trägerstoff, dem Propylenglykol in die Welt gesetzt, obwohl es jedes Wochenende literweise in jeder Disco verdampft wird. Da wird es im Mikroliterbereich plötzlich für Lungen gefährlich erklärt. Ähnliches gilt für die Aromen, die sich in unseren Lebensmitteln an 3000 Stellen wiederfinden, zugelassen und anerkannt sind. Und in der E-Zigarette plötzlich sollen sie das ein Problem darstellen. Nun gibt es dann auch gesetzliche Bestrebungen, besonders hier in NRW, die das jetzt schon in einen Nichtraucherschutz mit so klammheimlich hintenrum mit aufgenommen haben. Und das ist eben so, dass das Dampfer, so nennen sich die Nutzer der E-Zigaretten, die haben für sich hier eine Möglichkeit entdeckt, Nikotinkonsum auf nicht ganz so schädliche Füße zu stellen. Wer seine Dampfe mit Nikotin betreibt, der will eben nicht wirklich aufhören, nikotinsüchtig zu sein. Aber er will aufhören, neben dem Nikotin noch 5000 andere Giftstoffe mit jeder Zigarette in sich aufzunehmen. Das ist der springende Punkt. Und da springt jetzt die Politik auf, oder Teile der Politik auf. Gesundheit Heide. Moment, Andi. Gesundheit Heide, aber stellst du mal bitte dein Mikrofon stumm. Entschuldigung. Hallo Heide übrigens. Aus Versehen. So, Andi, nochmal ganz, ganz kurz fertig, bitte. Weil nämlich, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass einer jetzt anfängt, extra was nicht stinkt, zu rauchen und wo kein Nikotin vorne rauskommt für die anderen. Und dann muss der doch in die Raucherecke. Richtig, genau das ist es, was ist zum Beispiel in NRW jetzt aktuell passiert, dass die E-Zigarette in die Bestimmungen des Nichtraucherschutzgesetzes mit aufgenommen wurde, weil man hier halt nicht mehr unterschieden hat. Das trifft übrigens genauso Shisha-Raucher. Egal, ob da jetzt Nikotin verdampft wird, sämtliche Shisha-Bars in NRW dürfen jetzt zumachen. Und weil eben unsere besonders Gesundheitsministerin Steffens das so für sich für gut befand und sich damit innerhalb des Parlaments tatsächlich durchsetzen konnte. Alle Änderungsanträge, die wir auch mit den Piraten hier eingebracht haben, wurden da so lächelnd vom Tisch gewischt. Und ja, also ich komme auf den Anfang zurück. Meine Befürchtung ist, dass hier aus gesundheitsdogmatischen Gründen manche Kräfte in unserem Land auf dem Weg sind, neue Formen der Prohibition zu etablieren. Und die E-Zigarette ist dafür ein wunderbares Beispiel. Und die Entwicklung hier hat Angst gemacht, weil sie auf dem Weg ist, auch in anderen Bundesländern übernommen zu werden und somit zu einem bundes- bzw. europaweiten Problem zu werden. Darum haben wir das jetzt in unserem Programm und wollen von Anfang an Klartext sprechen und sagen, wissenschaftlich belegte Fakten, nichts anderes darf hier Grundlage für politische Entscheidungen sein. Nicht etwa Meinungsmache oder irgendwelche Beweggründe, die man von außen quasi überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Soweit ich mich erinnern kann, war ja auch mal in der Mission in NRW die E-Zigarette ganz zu verbieten. Und dann wären wirklich alle E-Zigarettenkonsumenten echt so auf die Stufe so aller anderen illegalen Drogennutzer gestellt gewesen und hätten halt auch überlegen müssen, bekomme ich jetzt wie meinen Stoff? Ja, das de facto wäre es so, dass sie dann wieder auf die legale, aber sehr viel schädlichere Tabakzigarette zurückgreifen sollten. Ne? Dieses Thema, Christine, ist noch lange nicht aus der Welt. Es gibt noch immer kein Urteil, ich möchte nochmal darauf hinweisen, vom Landesverfassungsgerichtshof zu dieser Klage, die dort läuft. Und es gibt eine einstweilige Verfügung, aber noch kein Urteil. Und de facto ist es jetzt zumindest in den öffentlichen Bereichen so, zum Beispiel in der Gastronomie, dass es dort verboten ist. Und hier lehnt man sich sogar, und ich erzähle es so gerne, damit mal klar wird, was in der Politik passiert. Hier wird sich sogar berufen auf eine Antwort auf eine Anfrage im Deutschen Bundestag. Und ich erzähle es so gerne, deswegen mache ich es jetzt auch hier nochmal. Am 23. Dezember 2011, wo also einen Tag vor Heiligabend kein Mensch mehr Politik macht, wird eine kleine Anfrage, die Antwort auf eine kleine Anfrage veröffentlicht, die dann am 30. Dezember des gleichen Jahres auch in den Druck geht, wo auch kein Mensch an solche Sachen denkt. Und jetzt kommt's, und ich habe auch darauf schon mehrmals aufmerksam gemacht, in der Bundestagsdokumentation findet sich dann auch noch ein Zahlendreher in der Benennung des Dokumentes, nämlich 93 und 39, sodass es selbst mir, und ich zähle mich da an dieser Stelle zu den gut informierten Kreisen, fast ein Jahr lang verborgen war, dass es tatsächlich eine solche Anfrage gab, auf die sich dann Frau Barbara Steffens in Nordrhein-Westfalen berufen durfte. Und das nur mal so, wie man hier mit in der Politik arbeitet und wie man hier auch versucht, Sachen durchzusetzen. Jo, Detlef, ich lese ja auch gerade den guten Anreiz vom Dirk. Eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Erkläre uns was zur Umwandlung der Tabaksteuer. Ja, Tabaksteuer wollte ich auch mal fragen. Wären diese Leafits keine Tabaksteuer erhoben? Es ist kein Tabak drin. Was ohne aber Tabak nicht heißt, Tabaksteuer. Da wäre ich mir nicht ganz sicher. Ich denke mal, da wird so einiges passieren. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf die E-Zigarette gehen. Wir haben im Moment in Brüssel eine Entwicklung, die sich also auch sehr intensiv damit beschäftigt, die übrigens den gleichen Weg geht, die nämlich versucht, die E-Zigarette auch über die sogenannte Tabakproduktrichtlinie ins Spiel zu bringen und dort Restriktionen und Einschränkungen im Handel, und jetzt wirklich im Handel, also da geht es schon um den Verkauf, einzuführen, die auch nach Expertenmeinungen nicht haltbar sind. Ich hatte hier vorhin schon mal Dr. Konstantinos Fasalinos angeführt, ein Grieche übrigens, der sich damit intensiv beschäftigt. Und vielleicht ein ganz kleiner Hinweis dazu, in Brüssel scheinen sich doch die Sachen so ein bisschen zu drehen. Und am 7. Mai 2013, da danke ich jetzt dem Heiko, der da unten drin ist, der hat mir das vorher kurz nochmal gesagt, wird sogar ein Workshop stattfinden, ausgerufen von der Linda McEvans, die also dort Stakeholder für diese ganze Tabakproduktrichtlinie ist. Hier wird sich also einiges bewegen, und jetzt haben wir ein ganz eigenartiges Problem. Wenn wir in Nordrhein-Westfalen dieses Verbot dann erstmal haben und von Brüssel dann, und da gibt es ein schönes Interview vom 12. Mai 2012, einem Tag vor der Landtagswahl in Brüssel, das mit der Barbara Steffens geführt wurde, wo sie also ganz große Hoffnung auch auf die Entscheidung aus Brüssel gesetzt hat, jetzt scheint sich der Wind dort zu drehen, wird es möglicherweise auch für die E-Zigarette ein bisschen anders aussehen. Deswegen sollten wir aber in unseren Forderungen und ganz besonders im Wahlprogramm an dieser Stelle nicht einen Millimeter zurückweichen. So, wenn es jetzt... Es geht nur darum, dass sie keine Steuern mehr bekommen und deswegen wird es verboten und fertig. Steuern, gutes Stichwort. Bitte lasst uns, wenn keine Fragen aus dem Publikum mehr sind, jetzt mal in Richtung Tabaksteuer umschwenken. Oder sind noch Fragen aus dem Publikum? Ich höre keine. Detlef, hau rein. Ja, ich möchte eigentlich gar nicht mit den Steuern an dieser Stelle anfangen, sondern ich möchte einfach wirklich mal sagen, Tabak und Nikotin, und da gehört natürlich auch die E-Zigarette, müssen in der allgemeinen Drogenaufklärung und Suchtprävention integriert werden, um den Tabak und das Nikotin eigentlich aus der Wahrnehmung als Alltagsdroge, wir hatten es auch schon beim Alkohol, und ich hatte vorhin darauf hingewiesen, dass es eigentlich ein in sich schlüssiges Programm ist, was wir hier vorstellen, herauszuführen. Das ist erstmal eine grundlegende Voraussetzung dazu. Jetzt geht's um die Tabaksteuer. Da müssen wir den Begriff der Steuer erstmal klären. Was ist eine Steuer? Eine Steuer ist ein Geld, was der Bürger bezahlt an vielen Stellen. Mehrwertsteuer, Straßen, Kfz-Steuer, Tabaksteuer. Was in den Staatshaushalt einfließt, was dann zum Teil auf die Länder verteilt wird. Und wo aber die Verwendung eigentlich im Unklaren bleiben darf. Weil Steuer ist Steuer und Steuer ist nicht zweckgebunden. Und wir sagen an dieser Stelle, wenn schon eine Tabaksteuer in dieser Höhe erhoben wird und wenn wir hier eine AG Drogen- und Suchtpolitik sind, dann möchten wir auch, dass diese Steuer zweckgebunden eingesetzt wird. Die meisten Leute denken immer, die Kfz-Steuer dient dazu, die Straßen in Ordnung zu halten, wird auch ab und zu immer noch mal, aber immer zunehmend weniger kommuniziert, wird sie aber nicht. Und die Tabaksteuer, insbesondere eine konkrete Tabaksteuererhöhung, dient ausschließlich der Finanzierung von Kriegen, die Deutschland führt, also der deutschen Kriegsführung. Und das kann nicht sein. Und deshalb sagen wir wollen die Tabaksteuer anders eingesetzt haben. Wenn sie schon erhoben wird, dann soll sie auch zugutekommen denen, die sie letztendlich verursachen. Die Piraten fordern deshalb eine Umwandlung der Tabaksteuer in eine zweckgebundene Abgabe. Diese ist für die Aufklärung, Suchtprävention und suchtbezogene Forschung, Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung und als Beitrag zu den Folgekosten im Gesundheitsbereich zu verwenden. Wir hatten vorhin unter dem Punkt 6 so diesen schönen Hinweis, dass also 2 Millionen Euro kostet, den Verbraucherschutz so einigermaßen zu organisieren. Warum, bitteschön, nimmt man nicht von den 14,6 Milliarden Steuereinnahmen alleine aus der Tabaksteuer im Jahre 2011 einen Anteil, um zum Beispiel hier präventiv wirksam zu werden? Warum benutzt man dieses nicht für die Folgekosten? Warum benutzt man dieses nicht zum Beispiel zur Prävention, insbesondere auch im Bereich der Schulen zum Beispiel, der Jugendlichen, aber auch der Tabakraucher? Zwischendrin war noch eine Sache, und deswegen bin ich dir, Monopol, vorhin ein bisschen so ins Wort gefallen. Die öffentliche Tabakwerbung ist unvereinbar mit diesen Zielen. Daher streben die Piraten ein allgemeines Werbeverbot für Tabak an. Du hast vorhin zu Recht darauf hingewiesen, es gibt ein Werbeverbot, aber es gibt kein allgemeines Werbeverbot. Es gibt durchaus noch Bereiche, in denen Tabakwerbung stattfinden darf. Das ist in besonderer Weise auf Plakaten im öffentlichen Bereich, das ist in speziellen Fachzeitschriften und so weiter. Gut, diese Fachzeitschriften, da müsste man nochmal drüber reden, wenn man dort die Tabakwerbung, jedes Wort, jeder Satz, der da drin steht, ist letztendlich Tabakwerbung, wenn es einem Konsumenten in die Hände fällt. Letztendlich wollen die sich dort ihre Produkte austauschen, das wird auch so sein sollen müssen. Man muss halt hier nur sehen, dass es nicht im Sinne einer Werbung passiert, aber ansonsten sollte man die Tabakwerbung, wie übrigens jegliche Werbung, auch für andere Drogen, grundsätzlich versuchen zu unterbinden. Das ist in unserem Programm drin. Dazu sollten wir auch stehen. Und das ist also diese Tatsache, dass es hier sich um eine Umwandlung von Tabaksteuer handelt, ist ein Punkt dieser Geschichten, eigentlich der wichtigste Punkt, den wir versuchen könnten, sofort in einem neuen Programm zu realisieren. Okay, wie war das nochmal? Also diese Mechanik, die kann jeder im Bereich Pharma gerne in jeder Apothekenzeitung nachlesen. Okay, wie war das nochmal? Steuer geht alles in den großen Pool und davon sind wir dann in Afghanistan. Und Abgabe bemisst sich speziell auf einen bestimmten Vorgang und dann wird die dafür eingenommenen Abgaben werden für einen speziellen Zweck verwendet. Nein, Abgabe ist eigentlich ein Oberbegriff von Steuern. Die Steuern sind eine Abgabe. Wir fordern hier aber eine zweckgebundene Abgabe und der Zweck ist sehr klar umrissen. Ah ja, und der Zweck war nochmal, nur nochmal, dass wir das, also die Tabaksteuer. Diese ist für die Aufklärung, Suchtprävention, und dabei geht es sicherlich nicht nur um die Tabaksuchtprävention, und suchtbezogene Forschung, Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung und als Beitrag zu den Folgekosten im Gesundheitsbereich zu verwenden. So steht es wörtlich drin. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es uns nicht eigentlich nur um die Suchtprävention und suchtbezogene Forschung hinsichtlich Tabak geht. Das war in einer Diskussion, die wir gestern Abend an anderer Stelle Fälle geführt haben, sicherlich auch so ein kleines bisschen das Manko, dass das nicht verstanden wurde, sondern hier könnte man auch andere suchtpräventive Maßnahmen im allgemeinen Sinne jetzt finanzieren aus. Okay, gibt's zu dem Thema Fragen? Also ich wollte noch mal einwerfen, dass man im Prinzip ja auch mit anderen Substanzen dann machen könnte. Also zum Beispiel, wenn Cannabis dann hier in Shops verkauft wird, da könnte ja auch ein Teil dann als Abgabe wirklich in die Prävention fließen. Das haben wir aber diesmal gar nicht ins Programm in den Programmvorschlag geschrieben, oder? Dirk, das würde ich auch gar nicht reinschreiben wollen, denn es kam vorhin zu Recht von André der Hinweis, warum werden nicht zum Beispiel auch auf die Liquids, die nikotinhaltigen Liquids, um die kann es ja dann nur gehen, spezielle Abgaben oder Steuern erhoben. Das würde jetzt dazu führen, wenn ich XYZ richtig verstanden habe, dass sie also, oder es könnte so verstanden werden, dass sie also für den Fall, dass zum Beispiel CHC mal irgendwann legal wird, darauf auch eine spezielle Abgabe fordert. Ich denke mal, gut, für die Raucher wäre es sehr schön, dann könnte man die Tabaksteuer senken, nur niemand wird eine Steuer senken. Und das geht auch aufgrund der europäischen Vereinbarungen nicht, die hier ganz klare Vorgaben machen. Was wir hier in Deutschland nur machen können, wir können die Tabaksteuer nicht verhindern. Wir können aber ihren sinnvollen Einsatz fordern und umsetzen. Ja, ich denke, was du gerade gesagt hast mit der E-Zigarette, wir sagen ja, dass wir sie eine Besteuerung nach dem Tabaksteuergesetz ablehnen. Für mich schließt das nicht aus und ich sehe das auch als politische Verhandlungsmasse, dass man in diesem Punkt dann auch sagen kann, okay, wenn es sich um nikotinhaltige Liquids handelt, kann man über Abgabenregelungen nachdenken, wenn diese dann auch wieder sinnvoll eingesetzt werden und nicht völlig zweckentfremdet einfach nur der Finanzierung von irgendetwas dienen. Okay. Wenn du von einer zweckgebundenen Abgabe sprichst, wäre ich bei dir. Nur auf der anderen Seite sage ich mir, diese 14,6 Milliarden Euro, die wir allein im Moment aus der Tabaksteuer haben, ich möchte jetzt nicht die Raucher sozusagen als Sündenbock hinstellen, dass sie jetzt die anderen Sachen finanzieren sollen. Aber die sind erstmal bei weitem genug und dann müsste man überlegen, wie man das umverteilt. Natürlich kann man Abgaben machen, wenn sie zweckgebunden sind, aber man sollte diese Abgaben nicht machen, um zum Beispiel die Renten zu finanzieren und. Da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten. Ich möchte mal kurz auf eine Anmerkung hier von Axios eingehen. Steuern auf E-Zigaretten und Cannabis kann in die alltagspolitische Diskussion einfließen. In Bezug auf Cannabis kann ich dir sagen, dass das in den USA aktuell sehr stark der Fall ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber zwei Bundesstaaten haben mittlerweile neben der Nutzung als medizinisches Cannabis auch die Nutzung als Genussmittel völlig legalisiert und machen damit jetzt seit knapp einem halben Jahr wirklich sehr gute Erfahrungen. Das hat in den USA eine richtig heftige, eher positive Diskussion ausgelöst, dass eben etwas, wofür man in der Vergangenheit wahnsinnig viel Geld ausgegeben hat, um es zu verhindern, dass jetzt diese Bundesstaaten damit richtig viel Geld verdienen in Form von Steuern, die sie mit diesen Geschäften halt mitverdienen. Und das ist schon ein valides Argument, das in dieser Diskussion dort stattfindet und das auch hier stattfinden muss. Ich glaube, für uns in der AG ist das Geldverdienen für den Staat nicht so sehr im Vordergrund gewesen bei der Erstellung der Programme, aber es mag für die Kommunikation nach außen für viele bestimmt ein gutes Argument sein. So, wir sind aber schon 2 Stunden jetzt hier unterwegs. Wenn es jetzt zu dem Punkt keine Fragen mehr gibt, dann fände ich das ziemlich gut, wenn wir die restlichen paar Positionen noch abhandeln würden. Ich fände es nicht gut, weil ich weiß, dass einige Dampfer und Raucher hier sind und vielleicht haben die Fragen dazu oder Positionen oder vielleicht einfach auch mal, was wir heute noch gar nicht gehört haben, möchte ich auch mal zur Diskussion stellen. Wir haben eigentlich bisher aus dieser ganzen Runde kaum Zustimmung bekommen. Also vielleicht kann sich sogar dazu mal jemand äußern, bevor wir dann zum fast letzten Punkt kommen. Gut, gibt keine Zustimmung, weiter. Vielleicht reden wir einfach zu viel. Es ist ja auch ein ganz tolles Unterfangen, 16 Module in 2 oder 2,5 Stunden durchzuziehen. Dafür sind die Sachen einfach auch zu wichtig. Genau, und eine Sache, die wir noch auf dem Programm haben, ist, dass wir uns auch dem Alkohol widmen wollen. Tom Kahler, du wolltest was erzählen. Ja, genau. Wir haben ja oben schon, das ist ja eine perspektivische Sache gewesen, die Werbeverbot für Drogen angesprochen. Dieses Werbeverbot für Drogen basiert auf Erfahrungen, die wir jetzt aktuell mit der Werbung für Alkohol machen, wo ganz klar ist, dass da junge Leute getriggert werden, dass Leute mit falschen Versprechungen verlockt werden, verführt werden, zu konsumieren. Natürlich ist das Ziel, die Produktion zu steigern und damit die Gewinne. Wir wissen aus der Erfahrung, dass diese frühen Botschaften wie sei, du bist sportlich oder du bist gesellig und du bist attraktiv, dass die bei Leuten, die dafür anfällig sind, natürlich zum Alkoholkonsum oder auch Drogenkonsum führen und in der Folge häufig auch zu Missbrauch und Abhängigkeit, weil die Leute nicht gelernt haben, ihre Schüchternheit oder ihre Ängste anders zu anzugehen. Und wir haben viele Leute in Therapie, die genau mit solchen Versprechungen angefangen haben zu trinken und nicht mehr davon weggekommen sind. Das betrifft perspektivisch sicherlich auch, wenn wir das zulassen würden, den Konsum von Drogen. Wenn da mit falschen Versprechungen rangegangen wird, dann haben wir die gleichen Probleme. Wir haben gesagt, wir wollen die Alkoholwerbung unterbinden. Und vor allem im Hinblick darauf, dass wir auch wissen, dass Alkohol eines der stärksten Nervengifte ist, also im Vergleich zu Cannabis oder auch zu Heroin ungleich größer den Körper zerstört, nachhaltiger zerstört. Und deswegen kann man das auch nicht, man kann das eigentlich gar nicht dulden. Wenn man vernünftig wäre, dürfte man das schon längst nicht mehr zugelassen haben. Also wir wollen die Alkoholwerbung unterbinden und andererseits auch die Deklarationspflicht für Produkte, wo Alkohol drin ist, verbessern, weil zum Beispiel, wir haben Fälle diskutiert, da wurde Alkohol, natürlich wird Alkohol als Mittel zum Einreiben für alte Damen, zur Durchblutungsförderung und so weiter verkauft. Alkohol, der hochprozentig ist, der sei zum Beispiel Klosterfrau Melissengeist, das wird als medizinisches Mittel verkauft. Und wir haben auch viele ältere Leute, die davon abhängig sind, die das aber überhaupt nicht wissen, weil sie natürlich nicht davon ausgehen, dass das jetzt schwerwiegende Folgen haben könnte, sondern eben eine Medizin ist. Aber auch in Lebensmitteln zu deklarieren, wo Alkohol ist, also sei es in Kuchen, Torten, Fertiggerichte, die wir kaufen, dass deutlich ist, da ist Alkohol drin. Einerseits, weil die Produkte auch von Kindern gegessen werden, aber auch, wir haben trockene Alkoholiker oder Leute, die überhaupt drauf verzichten wollen. Und es ist nur mehr als fair, wenn die Leute wissen, dass das Alkohol enthalten ist. Wenn da jetzt jemand das Gefühl hat, oh, die Piraten, die haben ja wohl einen Vogel und schreiben sich sowas ins Programm, der soll doch mal aus Spaß die nächste Moscherie-Packung hernehmen und soll mal versuchen rauszukriegen, wie viel Alkohol da drin ist. Ich möchte auch den Begriff der Primär- und der Sekundär- und Tertiärprävention hier nochmal ins Spiel bringen, weil zwischendurch erreichte mich eine Anfrage, dass wir das vielleicht nochmal als Begriff erklären können. Wir haben es hier gerade bei den Alkoholgeschichten auch mit Sachen zu tun, die eigentlich ein trockener Alkoholiker wissen muss. Natürlich kriegt er Prävention und Aufklärung in diesem Vorgang, aber oftmals weiß er es gar nicht, was er sich damit antut. Und gerade diese alten Frauen, die eben den Klosterfrau Melissengeist zur Einreibung benutzen, was er dann auch in die Haut einzieht, in den Körper gelangt. Es geht ja nicht nur, wenn wir von Alkohol reden, denken wir immer nur ans Trinken. Nein, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man sich hinzuführen kann. Diese Geschichten werden an dieser Stelle auch einfach völlig unterschätzt. Ja, und bei aller Aufklärung geht es halt wirklich darum, dass die Leute dann auch bewusst die Substanz nehmen, dass sie eben wissen, was aufkommt. Damit wir wissen, wovon wir hier sprechen, Klosterfrau Melissengeist enthält 85% Volumen Alkohol. Die Packungsbeilage sagt, du sollst jeden Tag 3 kleine Gläschen trinken. Eins morgens, eins mittags, eins abends. Ne? Verführung zum Alkoholismus aus meiner Sicht. Ja, wenn du das in Form von Bier zu dir nehmen würdest, dann würde man sagen, du machst Pegelsaufen. Ja, wenn jemand das möchte, dann soll er das können. Aber ich finde, er sollte wissen, was er tut. Ich gehe an der Stelle noch einen Schritt weiter und da hole ich mal wieder, obwohl ich das immer nicht mag, unsere kleinen Kinderchen. Was für die alten Leute gut ist, kann doch den Kindern nicht schaden, oder? Ja, du meinst Big Waffenrub oder so, ja? Keine Schleichwerbung hier, ja? Das war jetzt nicht wirklich Werbung. Aber das sind halt Produkte, die wir alle irgendwie kennen oder die viele kennen und die, wo man auch irgendwie so im Kopf, also so in der linken Hälfte jedenfalls, weiß, dass da Alkohol drin ist. Aber wie viel das ist und wie relevant das ist, wenn man das bestimmungsgemäß gebraucht, das ist einem dann so im Herz doch nicht ganz klar, ne? Darf ich dich kurz mal korrigieren? Ich denke, du meinst nicht Vic Vaporub, weil das ist eine vaselinhaltige Salbe mit ätherischen Ölen, sondern ich denke, du meinst Vic Medi-Night. Da ist dann schon auch Alkohol drin. Andi, du hast natürlich recht, aber du weißt, ich nehme ja gar keinen Alkohol zu mir. Ich weiß das nicht so richtig. Nein, natürlich hast du recht, selbstverständlich. Wollen wir beim Alkohol verbleiben oder wollen wir uns den beiden Kernaussagen noch zum Thema Legalisierung für Endkonsumenten widmen? Nein, ich möchte noch einen Punkt gerade, der hier auch in dem letzten Punkt, im letzten Absatz drin ist, da möchte ich auch alle hier, die jetzt hier sind und ich möchte auch, dass es hinausgetragen wird, nochmal ein bisschen sensibilisieren. In der Gastronomie sollen mehrere alkoholfreie Getränke angeboten werden, die günstiger sind als das billigste alkoholische Getränk. Viele kennen mich und wissen, dass ich Gastronomie geführt habe und dass es eigentlich eine gesetzliche Vorschrift ist, mindestens ein alkoholfreies Getränk anzubieten, was billiger ist als das billigste alkoholische Getränk. Mit Entsetzen muss ich feststellen, dass es derzeit also bei weitem nicht mehr von den Kontrolleuren der Ordnungsbehörden überwacht wird, dass es also ganz, ganz viele Gaststätten gibt, die eben kein billigeres alkoholfreies Getränk mehr anbieten als das billigste alkoholische Getränk. Ihr müsst halt immer auf einen Liter umrechnen. Und an dieser Stelle bitte ich euch auch dann mal Informationen zu geben oder vielleicht sollten wir das wirklich mal zusammentragen. Jetzt nicht, um jemanden anzuschwärzen, sondern um zu gucken, ob überhaupt diese grundsätzliche Forderung, die der Gesetzgeber in seinen Gesetzen gemacht hat, überhaupt noch eingehalten wird. Und wir fordern hier sogar mehrere alkoholfreie Getränke. Und da kann ich nur sagen, das ist für einen Gastronomen immer leicht möglich. Und er macht sicherlich auch nicht darum, dass er jetzt Jugendliche frühzeitig an den Alkohol bringt, sondern es ist eben so, ein Glas Wasser kostet in der Gastronomie meinetwegen 1,45. Das ist ein 0,2er oder 0,3er und das entsprechende Bier ist oftmals sogar noch billiger, wenn ich da an einige Bereiche denke. Oder um es deutlich zu machen, ein 0,3er Bier oder 0,4er Bier, darum geht's ja jetzt hier, kostet 2,60, ein 0,2er Wasser kostet 1,45 und ich erlebe es immer wieder, wenn ich in der Gastronomie bin. Sprecht die Wirte darauf an und weist sie auf die gesetzlichen Vorschriften an dieser Stelle einfach auch hin. Dann haben wir schon was erreicht. Gut, gibt es dazu Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Ich hatte einen Wirt kennengelernt oder einen halben Milch, alkoholfreies Getränk, als billigstes oder günstiges Getränk angeboten. Ist das überhaupt rechtens? Ja, das ist statthaft. Lassen wir hier mal die Laktoseallergie raus, aber das ist statthaft. Ja, natürlich, klar. Okay. Aber das ist natürlich genauso eine kontraproduktive Strategie. Also letztendlich, wer hat denn Lust, abends Milch zu trinken? Wie viel kann man davon trinken? Es geht immer darum, den Alkoholkonsum zu steigern. Ja, ich würde auch lachen. Milch, na lecker. So, dann haben wir noch, wenn keine weiteren Fragen sind, nee, bitte noch Fragen. Habe ich da irgendwo was piepsen gehört? Schade. Dann haben wir noch zwei Punkte. Die Heide ist ja inzwischen da und wenn sie nicht niesen muss, mag sie uns vielleicht was zur Novellierung des Betäubungsmittelgesetzes und zu Fachabgabestellen erzählen. Ja, das Niesen habe ich jetzt aufgehört. Das sind zwei schwierige Themen. Die Neufassung des Betäubungsmittelgesetzes ist eigentlich fast schon eine irreführende Überschrift schon ein bisschen, weil eigentlich wollen wir das Betäubungsmittelgesetz abschaffen. Aber wenn wir das Betäubungsmittelgesetz neu fassen wollen, geht es nicht darum, wie es nämlich den anderen darum geht, immer mehr irgendwelche Designerdrogen aufzunehmen und noch mehr Substanzen, sondern es geht darum, es möglichst zu kappen. Heide, machst du ein bisschen lauter, bitte. Warte, ich werde mein Mikrofon... So ist viel besser, Heide, danke. Okay, es geht eigentlich darum, das Betäubungsmittelgesetz wieder darauf zurückzuführen, worauf es eigentlich gedacht war, nämlich die Bevölkerung davor zu schützen, mit Opiaten nicht sachgerecht umzugehen. Das war es eigentlich am Anfang. Es ging eigentlich darum, herauszufinden, auf welche Möglichkeiten bestehen, vorsichtig und gut dosiert mit Opiaten umzugehen. Und deswegen wurde das geschaffen. Und dann wurde es in den 70ern einfach überdimensioniert. Und wir müssen das zurückführen darauf, dass es tatsächlich da eingreift, wo Fremdschädigung passiert und nicht da, wo die Leute selbst entscheiden wollen und sollen, was sie sich für Substanzen zuführen und welche nicht. Also es hat nichts mit einer Neufassung des Betäubungsmittelgesetzes zu tun, wie es normale Politiker verstehen. Die verstehen es nämlich so, dass man das Betäubungsmittelgesetz so neu fassen sollte, dass es geradezu ganze Substanzgruppen aufnimmt, damit sie hinterherkommen, hinter den Designerdrogen, die ja irgendwie Tag für Tag mehr werden. Ja, du sprichst bitte ganz leicht an deinem Mikrofon vorbei. Du bringst ein paar Ploppgeräusche mit. Okay, geht's jetzt besser? So? Ja, nimm das Mikro ein kleines bisschen weg vom Mund. Okay. Gut, und das andere, also wie gesagt, wir wollen das Betäubungsmittelgesetz stutzen, wenn nicht irgendwann mal ganz aufheben. Und zu den lizenzierten Fachabgabestellen, das ist ein Versuch eigentlich, den Leuten vor Augen zu führen, dass Alkohol und Nikotin ähnlich gefährliche oder auch ungefährliche, je nachdem, wie man sie eben mit Maßen nimmt, Substanzen sind, die gleich behandelt gehören wie mit Marihuana oder Amphetaminen, jetzt mal so als Beispiel herausgegriffen. Und zwar soll es so funktionieren, dass es Läden gibt, in denen ein geschultes Personal Substanzen verkauft und einen auch berät. Und da darf nur dort darf geworben werden und auch nicht einsehbar. Das heißt, wir wollen dadurch einen Jugendschutz herstellen und wir wollen dadurch eine Gleichberechtigung herstellen und eine Gleichbehandlung von psychotropen Substanzen an sich. Das ist natürlich auch ein bisschen problematisch, wenn man nach Schweden guckt, weil in Schweden ja der Alkohol nur an diesen Systembolagets verkauft werden kann und da eigentlich schon so ziemlich viel an diesen Systembolagets wieder vorbei gekauft wird. Das ist ein das Phänomen, die Leute wollen eben einfach immer frei in ihrer Entscheidung sein, wo sie was kaufen und wir grenzen das damit ein. Deswegen würde ich sagen, es ist ein Versuch, etwas zu erfahren, ob es funktionieren kann oder nicht. Aber grundsätzlich wollen wir damit erreichen, dass einfach mal darüber nachgedacht wird, auch was ist Alkohol im Vergleich zu Marihuana, nämlich erheblich gefährlicher. Und ob man das nicht so machen könnte, dass man alle Substanzen, die auf irgendeine Art und Weise psychotrop wirken, gleich behandelt und dann dort Verkaufsstellen einrichtet, wo man a. gut beraten wird und auch b. eine bestimmte Kultur vermittelt wird. Das heißt zum Beispiel, die bestausgestattetste Abteilung von meinem Supermarkt ist nicht mehr die Weinabteilung, sondern das ist so ein bisschen separat dann, ne? Könnte man sich überlegen. Ich meine, wie das jetzt ganz konkret ausschauen wird, ist eine andere Sache. Was nicht funktionieren wird, ist, wenn es ein etwas ist, was keinen Spaß macht. Also es muss durchaus so sein, dass man nicht das Gefühl hat, man geht irgendwie in eine in ein Amt, wo man dann irgendwie seine 10 Gramm Amphetamine und 100 Gramm 80%igen Alkohol kaufen kann, um Himmels Willen. Sondern es muss dann schon auch Kultur haben, denke ich, und Spaß machen. Es muss gut sein. Aber Jugendliche dürfen nicht, ne? Jugendliche dürfen nicht, Punkt. Also man könnte überlegen, zum Beispiel in den USA, dass vielleicht Wein, Bier und Sekt vielleicht noch im Supermarkt erhältlich sind, aber alles Hochprozentige dann halt im Store, wo es dann auch Cannabis gibt und andere Substanzen. Richtig. Und man könnte sich das auch so vorstellen, dass es also auch wirklich kultiviert ist, nicht einfach nur irgendwie so ein hol dir deinen Stoffladen, sondern dass es einfach auch sowas ist wie, hier können Sie eine ausgezeichnete Zigarre ausprobieren, ne? Oder hier gibt es eben jemand, der sich wirklich gut auskennt in allen möglichen Whisky-Sorten. Oder hier gibt es jemand, der sich gut auskennt in allen möglichen Cannabis-Sorten. Und das sagt, ja, was vertragen Sie und zu welcher Stimmung passt was? Oder wie viel Gramm oder wie viel Milligramm Ecstasy für diesen Abend bei meinem Körperbau genau das Richtige wäre, zum Beispiel. Das würde man dem Markt überlassen, wie sich das dann etabliert. Muss man dem Markt überlassen. Ich glaube nur, was man wirklich dem Markt überlässt, funktioniert irgendwann auch. Okay, weil unser Hauptziel ist ja bei der ganzen Nummer, also eines der Hauptziele, dass wir das auch aus diesem Bereich des organisierten Verbrechens rausziehen, ja, was ja im Moment gerade ist. Und auch aus der Schmuddelecke. Also ich meine, wir wollen ja eine Genusskultur entwickeln. Ja, und die Leute, ja. Wichtig ist eben, dass dieser ganze Bereich auch staatlich kontrolliert ist. Ja, wobei denn ja praktisch eins passiert, was ja jetzt bei den Zigaretten auch, wenn man in die Richtung gehen würde, dann würde diese Situation ganz schnell in der Apotheke landen, weil die Gesetzgebung sagt, da soll sich das BAFA mit auseinandersetzen. Ja, eine Apotheke könnte natürlich eine lizenzierte Abgabestelle sein, kann ich mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen, oder? Heide, wie siehst du das? Also ich denke, eine Apotheke könnte für Substanzen, die auf Rezept verschrieben werden, eine gute Fachabgabestelle sein. Nehmen wir mal an, wir könnten Diamorphin auf Rezept schreiben und Leute könnten es sich einfach in der Apotheke abholen, halte ich das für eine gute Fachabgabestelle. Ich gehe aber jetzt mal davon aus, dass Genuss jetzt nicht viel mit Krankheit zu tun hat, sondern mit Kultur. Also wenn man sich vorstellt, wie die Leute heutzutage einfach in eine Bar gehen, wo man Zigarren rauchen kann und wo man dann beraten wird und wo einem dann der richtige Alkohol dazu serviert wird und wo eine unglaublich ausgetüftelte Belüftung und eine wunderbare Musik dazu und die richtige Einrichtung und wie auch immer. Das Ganze wird darauf abgestimmt, dass man einen Genuss hat. Und genau das stelle ich mir auch unter einer lizenzierten Fachabgabestelle vor, nämlich dass die Leute dort spüren, dass das, was sie tun, etwas Außergewöhnliches ist, nicht irgendwie um irgendeinen Drang jetzt sofort zu befriedigen, wie auch immer, sondern dass sie eine Kultur leben und dass sie in Maßen, was bei jeder Substanz überhaupt die wichtigste Voraussetzung ist, nämlich sie in Maßen zu konsumieren und dass sie dann dieses Maß und diese Art und Weise der Kultur dort erleben können. Auf die Art und Weise wird es aus der Schmuddelecke herausgeholt, aus die Art und Weise wird den Leuten vermittelt, dass sie etwas Außergewöhnliches tun, was nicht irgendwie täglich andauernd zu passieren hat. Auf die Art und Weise wird den Leuten irgendwie nahegebracht, dass wir jetzt uns was Gutes tun und nicht etwas, was wir irgendwie im verborgenen Geheim, wir wissen, wir schädigen uns jetzt mal ein bisschen, aber wir können nicht anders, sondern nee, wir können frei und offen genießen. Wobei es ja bei den lizenzierten Fachabgabestellen eigentlich in erster Linie auch so ein Stückchen weg um Beratung geht. Auf jeden Fall. Und wir fordern ja hier lizenzierte Fachabgabestellen nicht nur für ein einzelnes Produkt. Ich denke, da geht's bei NL Uwe dahin, dass er sagt, okay, natürlich, die Liquids werden jetzt gefordert von Brüssel in der TPD2 in die Apotheke zu bringen. Natürlich wäre, das müssen wir völlig unzweifelhaft sagen, natürlich wäre die Apotheke für Liquids, nikotinhaltige Liquids zumindest, und da gibt es ja Grenzen in Brüssel, eine lizenzierte Fachabgabestelle. Aber das ist ja nicht das Bestreben der Piraten. Das Bestreben der Piraten ist ja, diese ganzen Drogen, und deswegen steht das hier nicht zuletzt auch an letzter Stelle, diese gesamten Drogen, über die wir bisher gesprochen haben, in eine lizenzierte Fachabgabestelle zu beziehen. Keine Angst, Leute, euer Bier könnt ihr natürlich immer noch im Supermarkt kaufen, aber spätestens dann, wenn es um Spirituosen geht, also, und das ist schon seit langen Jahren geregelt, um Getränke mit einem Alkoholanteil über 15%, dann wäre es, und dafür gibt es sogar in Europa schon Beispiele, und daran wird man sich auch über kurz oder lang erinnern, gerade was den Alkohol betrifft, diese Liquid Stores in Schweden zum Beispiel, dann wird man also hier so ohnehin diesen Drang und diesen Druck darauf geben. Und da sagen wir einfach, wir machen da keinen Unterschied. Wir machen da einfach keinen Unterschied. Es soll niemand, der in einen Liquid Store geht, als Alkoholiker verschrien werden. Es soll niemand, der in einen Liquid Store geht, als nikotinsüchtig, als Raucher verschrien werden. Und dort sind dann qualifizierte Leute, die mit diesen ganzen Sachen umgehen können, die dann auch zum Beispiel über die Gefahren oder Nicht-Gefahren von nikotinfreien Liquids beraten können, die dann auch zum Beispiel über die Gefahren von nikotinhaltigen Liquids beraten können. Das ist aber nicht unsere Position. Unsere Position ist, die Liquids, und das ist die Antwort auf NLUwe jetzt, an dieser Stelle erstmal völlig rauszunehmen, weil von denen geht an dieser Stelle keine Gefahr aus. Und ansonsten geht es um die lizenzierten Fachabgabestellen für alle möglichen Drogen und dann braucht der Junkie keine Angst zu haben, sofort als Heroin oder anders Abhängiger erkannt zu werden, wenn er dort in den dann gesetzlich geltenden Umfang seinen Stoff, ne, jetzt mal versucht zu kaufen. Ich habe gehört, dass auch Kaffee in lizenzierten Abgabestellen verkauft werden soll. Also wenn das an die Öffentlichkeit kommt, denke ich mal, sinkt die Piratenpartei von 3,6 auf 0,36%. André, ich verrate kein Geheimnis, dass wir auch über Mancherie, jetzt haben wir mal wieder einen Werbenamen endlich, gesprochen haben. Und natürlich muss man da überlegen, wie weit geht man dort eigentlich? Wo fängt das, was die Heide gerade eben sagte, mit Genuss an und wo hört der Genuss auf? Und wir reden hier von psychoaktiven Substanzen und jetzt können wir natürlich darüber reden, wie weit ist Koffein psychoaktiv. Bitte schön, dann auch den Tee dort ein. Und dann Schokolade. Haben wir nämlich und Schokolade. Und dann haben wir nämlich irgendwann nur noch lizenzierte Fachabgabestellen, weil die meisten Lebensmittel gar nicht mehr im freien Handel sein dürfen. Und Zucker. Das will natürlich niemand. Ja, Käse, wir wollen jetzt meine nicht noch mehr Käse Regelungen schaffen, als jetzt schon vorhanden sind. Also wir wollen ja eher Verbote abschaffen. Über alles Weitere kann man dann natürlich tieren, aber da muss natürlich auch eine gesellschaftliche Akzeptanz da sein und Bewusstsein. Und das gibt es. Ja, da mal Formulierung unserer Position auch einen Anhaltspunkt geben, weil da steht ja Spirituosen. Und das setzt ja zum Beispiel schon mal einen Maßstab. Das heißt, das Bier ist da nicht dabei. Und dann steht andere psychotrope Substanzen. Und da ist dann natürlich nicht der Kaffee dabei, weil sonst würde das ja überhaupt nicht zueinander passen. Das würden wir ja mit Sicherheit erwähnt haben, wenn wir so etwas Außergewöhnliches da fordern würden. Ich möchte mal auf einen Umstand hinweisen, den habt ihr noch niemals beobachtet. Geht mal zum Aldi und guckt mal, wie viel Prozent Alkohol im Eierlikör ist und dann geht mal in andere Discounter, Lidl oder Netto und so weiter und guckt mal, wie viel Alkohol dort drin ist oder bei Kaisers. Das hat doch seinen Grund, Leute. Es wird doch eigentlich schon mit diesen Regelungen in irgendeiner Form ernst gemacht, nur es bekommt doch niemand mit. Also um's aufzuklären, der Aldi hat 14% und die anderen haben 15 und mehr. Ja, das ist, hat aber mit dem Preis zu tun. Alkoholsteuer. NLUwe ist nicht ganz richtig. Die Alkoholsteuer greift bei 14% genauso wie bei 15. Da wird bei der Spirituose nicht unterschieden. Ja, aber prozentual. Ja, der eine Prozent macht's doch nicht. Dann wird bei Aldi eine Flasche mehr gekauft. Machen wir uns doch nichts vor. Also wenn ich es gerade mal beifügen darf, ich glaube auch diese 1 oder 2 Umdrehungen, die machen den Kohl nicht fett. 15 Cent mal 100.000 Flaschen? Hallo? Boah, führt jetzt zu weit. Nein, das ist ein ganz wichtiger Hinweis von, ich kann es jetzt nicht so genau erkennen, Corbillo. Dahinter stecken ja Grenzen, Grenzwerte. Und darüber müssen wir uns natürlich im Klaren sein, egal worüber wir hier in der Drogen- und Suchtpolitik reden. Es wird immer an irgendeiner Stelle um Grenzwerte gehen, weil irgendwo muss man das eine vom anderen abgrenzen. Und bei Spirituosen hat man sich geeinigt, und das europaweit, und das schon vor vielen, vielen Jahren, dass Spirituosen bei 15% anfangen. In der Gastronomie hat man sich in einigen Bundesländern geeinigt bei 75 Quadratmeter. Und jetzt können wir immer noch sagen, das halbe Quadratmeter oder halbe Prozent mehr oder weniger, irgendwo muss man eine Grenze finden und die muss man doch einfach akzeptieren und damit müssen wir auch leben. Damit werden wir übrigens auch weiterleben müssen. Ob das hier um Mengen von Drogen mit Cannabis zum Beispiel, ob da 30 oder 29 oder 27 oder 15 Gramm sind. Die Politik muss natürlich in irgendeiner Form ein Mittel in die Hand haben oder in die Hand kriegen, das dann auch vollziehbar ist. Und das dürfen wir hier auch nicht unterschätzen. Damit müssen wir leben. Wir müssen nur darüber diskutieren, was ist hier sinnvoll und was ist hier vielleicht nicht sinnvoll. Und ob das hier um 4 Milligramm oder um 2 Milligramm Nikotin pro Verbrauchseinheit geht und so weiter. Wir haben es überall mit Grenzwerten zu tun und die sollten wir auch nicht einfach so vom Tisch wischen. Die Grenzwerte, die resultieren auf bestehende Gesetze. Die haben wir momentan, so wie sie ausschauen. Und die gilt es halt zu achten. Und wer es nicht macht, ja, schön, dann mit entsprechenden Konsequenzen. Dahin geht natürlich Berliner, gebe ich dir vollkommen recht, 100 Pro. Da wir aber hier ja keinen Gesetzestext und keine Verordnung schreiben, sondern ein Wahlprogramm, was eine Richtung setzen soll, die unsere Abgeordneten dann versuchen können, so wie wir es denn schaffen, in den Bundestag dort umzusetzen und die politische Diskussion einzubringen, müssen wir uns, glaube ich, auch nicht wirklich auf einen konkreten Prozentsatz oder sowas festlegen lassen. Ich denke auch nicht. Das sollten wir anders fassen können, sage ich mal so. Das ist. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich denke, wir sollten hier schon an die Öffentlichkeit auch heraustreten und sagen, das, was die AG-Drogenpolitik hier überlegt hat, sind akzeptable Werte, mit denen die Politik und der Bürger leben kann. Und wir müssen den Bürger auch überzeugen davon, dass das, was wir hier uns ausgedacht haben, sage ich jetzt mal, oder was wir hin und her gewälzt haben und das in wirklich vielen, vielen Stunden und Nächten, dass das also handhabbar ist, dass das praktikabel ist, dass das niemanden schädigt und dass das ein Weg ist, den man weitergehen kann und den man auch weitergehen soll und der derzeitigen Politik da entsprechend auch Vorschläge macht. Ja, genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Also generell wünschen wir uns natürlich Legalisierung aller Drogen. Das ist natürlich das Fernziel. Aber wenn man jetzt dann dahin kommt, ja, wie setzen wir das denn um? Was umsetzbar, was machbar, was gesellschaftlich machbar auch? Dann müssen wir halt auch in kleinen Baby, also kleinen Schritten vorgehen, überlegen, was können wir jetzt durchsetzen und umsetzen. Christine, nicht nur was ist machbar, sondern was ist vernünftig, was entspricht dem auch gesundheitspolitischen Aspekt, der steht bei mir eigentlich mehr im Vordergrund als das, was alles machbar ist. Machbar ist die Forderung immer hochzuschrauben. Nein, es geht auch darum, dass diese Forderungen, die wir hier stellen, vernünftig sind und mit der entsprechenden Prävention 1, 2, 3 dann auch zu einem vernünftigen Konsum von Drogen führt. Ja, natürlich. Wir formulieren hier recht. Nochmal, Christine, bitte. War nicht wichtig, ich wollte eben nur dem Berliner nochmal recht geben, natürlich. Ja, ich sag, wir formulieren in unserem Programm ja sehr klar und unzweideutig das, was wir wollen, da wo wir hinwollen. Aber an verschiedenen Stellen formulieren wir eben auch Brücken, Stücke, an denen wir zeigen. Uns ist klar, dass wir hier keine von jetzt auf gleich Revolution bewirken können und dass das einfach gesellschaftlich nicht umsetzbar ist. Das erkennen wir an, aber wir drücken auf das Endziel, aber wir zeigen auch Punkte auf, an denen wir sagen, hier muss sofort in kleinen Punkten etwas unternommen werden, um das Schlimmste erst jetzt umgehend in Angriff zu nehmen. Und das sind Dinge, die man in der ersten Hälfte einer Legislaturperiode sofort anschieben kann, muss. Ne? Das sind Sachen, also dafür ist eins meiner Kernthemen, für das ich mich zur Bundestagswahl stelle. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir mit solchen Positionen, mit vernünftigen und verhandelbaren Argumenten daherkommen. Ne? Nicht ja, nur das, genau. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Es gibt auch Positionen, die der Politik, der jetzigen Alltagspolitik ganz klar zeigen, dass das, was sie jetzt machen, grundsätzlich falsch ist. Und dafür steht zum Beispiel auch die E-Zigarette. Ich überlege gerade hier mal, wenn ich das mal so richtig sehe, Fachabgabe jetzt soll es noch als Modellversuch sein, aber wie soll das aussehen? Kann auch ein Tabakgeschäft das sein? Kann das umgewandelt werden? Wie weit werden die Kreuz? Muss ich um eine Schachtel retten oder um ein Liquid zu kriegen? Wer weiß, wie weit fahren, um in diesem Fachabgabestelle es zu bekommen? Das stellt sich jetzt in meinem Kopf so dar. Wie soll das aussehen? Wie komme ich dann an meine Gleichdroge? Muss ich, wer weiß, was für Wege gehen? Das würde für mich ein Problem aufwerfen. Da stellst du eine gute Frage. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber das ist schon ein Stück weit Markt. Wir würden uns natürlich wünschen, wir beschreiben das ja auch als flächendeckend. Aber was bedeutet flächendeckend? Bedeutet das in der nächsten größeren Stadt oder auf jedem Dorf? Das ist etwas, das können wir so in einem Wahlprogramm nicht beschreiben. Das wäre dann schon tiefgehendes Konzept und Ausgestaltung von Regelungen, gesetzlichen Regelungen, die vielleicht irgendwann getroffen werden. Und an der Stelle, dann müsste sich der Gesetzgeber genaue Gedanken darüber machen, wie soll das in der Praxis umgesetzt werden? Welche Grundlagen soll da bestehen? Welche Anforderungen sollen da angelegt werden? Du stellst richtige Fragen, aber wir sind ja ganz am Anfang, wir stehen ja mit einer Forderung nach einem Richtungswechsel da und wollen dem jetzt nicht irgendwie ein bis ins i-Tüpfelchen ausgefeiltes Konzept daneben stellen, das schon wieder ein Stück weit bevormundend daherkommt. Und ich denke, das muss aus der Diskussion entstehen. Mit vielen, vielen anderen Partnern, mit dem Handel, mit den Behörden und da werden viele Einfluss nehmen wollen. Wobei ich denke, das ist gar nicht mal so sehr schwierig. Natürlich ist der heutige Tabakladen auch schon längst eine Fachabgabestelle für Tabakprodukte. Nicht nur, weil er diese Artikel kennt, nicht nur, weil er die Unterschiede im Tabak kennt, sondern weil er sicherlich auch die Wirkung des Tabaks weiß. Natürlich hat der derzeitige Tabakladen die Bedürfnisse, viel umzusetzen. Und wenn wir das dann noch hinkriegen, und so könnte sich zum Beispiel eine Tabakfachabgabestelle von einem normalen Tabakladen unterscheiden, dass der Eigentümer sich dazu qualifiziert oder auch ein bisschen Wissen darüber nachweist, dass er darüber Bescheid weiß, dass er den Kunden beraten kann. Natürlich hat der Kunde kann jeden Tag in einen anderen Laden gehen, aber wenn der merkt, der kauft jeden Tag 5 Schachteln und zwar zum Eigenbedarf, dann kann er dort schon einwirken. Und wenn wir, machen wir es doch mal nicht vor, der normale Tabakhändler, der wird das dann auch wahrscheinlich jetzt schon tun. Also da, der Weg ist gar nicht so weit. Der zweite Schritt ist, warum muss die Tabakfachabgabestelle eigentlich nur auf Tabak beschränkt sein? Warum sollte der nicht zum Beispiel, wie es ja in den meisten Bütchen heutzutage schon der Fall ist, auch Alkohol verkaufen? Und wenn er das dann wirklich bewusst macht und dann auch bewusst versucht, den Kunden zu beraten oder auch mal auf einzuwirken, dann könnte er sich schon als eine Alkoholfachabgabestelle mitlizenzieren. Natürlich muss der Gesetzgeber hier und da, Andi, völlig recht, entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Das, was wir hier machen können, ist nur anregen, dass wir so etwas wollen und dass wir einfach auch die bewusste Abgabe haben wollen. Und dann denke ich mal noch, möchte ich noch eins ins Gespräch bringen. Auch der Lottoscheinkäufer geht heutzutage, jetzt übertreibe ich mal, in eine Fachabgabestelle für Tabak. So, und damit vermischt sich das alles wieder und damit wird niemand mehr diskriminiert. Das ist nämlich die meiste Angst, die ich so aus Gesprächen herausgehört habe. Wenn wir solche Fachabgabestellen schaffen, dann wird doch derjenige, der da reingeht, erstmal schon schief von seinem Nachbarn angeguckt, der das zufällig mitkriegt. Ja, vor allen Dingen beim Lottoschein-Nutzer haben wir ja auch gleich die nichtstofflichen Süchte. Nein, bitte nicht. Im Moment jetzt. Ansonsten möchte ich Heide bitten, entschuldigen, Dirk, wenn ich darf, möchte ich Heide bitten, dazu vielleicht noch was zu sagen, aber ich glaube, das würde heute den Rahmen endgültig sprengen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, vielleicht überlegen, eine zweite Veranstaltung zu machen für die, die sich dafür interessieren, die dann auch die Aufzeichnung irgendwann hören, dass wir vielleicht darüber auch nochmal reden. Es gibt so viel zu reden, Leute. Wir müssen einfach mehr davon Gebrauch machen, diese AG Drogen- und Suchtpolitik mit ihren ganzen Forderungen und so weiter auch nach außen zu tragen. Ich glaube vor allem, dass wir jetzt hier über 2,5 Stunden Podcast-Rohstoff für die Britta gegeben haben. Wahrscheinlich läuft ihr Computer schon bald über ihre Festplatte mit dem OGG-File. Und ich denke, wir sollten jetzt nochmal kurz gucken, ob es noch Fragen gibt. Und wenn es keine Fragen gibt, dann mal langsam zum Ende kommen. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Wirklich, ich habe einen Vorschlag. Ich mache es bei mir oft so, dass ich einfach mal die Reihe von oben nach unten runtergehe und mal so frage, wie fand er eigentlich diese Gespräche heute und dass jeder entweder was sagen kann oder nichts sagen kann. Was hältst du davon? Angesichts dessen, dass der Alius zum Beispiel irgendwie vor 5 Minuten erst reingekommen ist, glaube ich, wird uns das nichts helfen. Aber vielleicht sagt jemand sozusagen freiwillig was, ohne dass wir ihn jetzt vorführen. Vielleicht tut es ihm ja auch leid, dass er erst vor 5 Minuten reingekommen ist. Das will ich hoffen. Ja, das tut ihm sehr leid. Aber ich freue mich jetzt nochmal auf die Runde. Vielleicht kriege ich dann noch so ein Feedback noch mit, was gelaufen ist. Und ich freue mich natürlich auf den Podcast. Das ist ziemlich cool. Die AG arbeitet einfach wirklich gut. Und deswegen höre ich einfach zu und da muss man jetzt nichts irgendwie abstimmen und so. Ja, nochmal einen fetten Namen. Markus, grüß dich. Hallo, Andi. Schön, dass du da bist und danke, dass du für unseren Antrag mitgestimmt hast. Sehr gerne. Was, hat er das gemacht? Ja, ich habe ihn angetwittert. Das ist gut von dir, Alius. Dankeschön. Sehr gerne. Das ist, das ist cool. Das merke ich auch selber, wenn ich bei Anträgen bin. Einfach so 2, 3, 4, 5 Leuten mal Bescheid sagen und dann erzählen die das von sich aus weiter. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Danke auch dafür, für den Hinweis. So, jetzt von den Leuten, die einen Teil von dieser Veranstaltung mitgekriegt haben, wie fandet ihr es denn? Haben wir zu viel erzählt oder haben wir zu wenig erzählt oder sollen wir das nochmal vertiefen? Ja, mich würde auch die persönliche Meinung so der Leute zur Drogenpolitik allgemein interessieren. Bitte was zu sagen. Ja, Britta, genau. Lass uns mal für den Podcast jetzt erst. Anja wollte was sagen. Ja, Moment. Anja wollte was sagen. Moment. Lass uns erstmal die Aufnahme für den Podcast beenden. Allen Hörern, die bis hierhin durchgehalten haben und der Bearbeitung fürs Krähennest und so weiter recht herzlich danken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier im Dicken Engel. Und dann geht's weiter. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.